Sie hören Der totale Rausch von Norman Ohler. Gelesen vom Autor. Ein Hörbuch des Argon Verlags. Packungsbeilage statt Vorwort. Gestoßen bin ich auf den Stoff in Koblenz, und zwar in der nüchternen Umgebung des Bundesarchivs eines Waschbetonbaus aus den 80ern. Der Nachlass von Theo Morell, des Leibarztes von Hitler, ließ mich nicht mehr los. Immer wieder durchblätterte ich Morells Tageskalender, kryptische Eintragungen, die sich auf einen Patienten A bezogen. Per Lupe versuchte ich, die kaum leserliche Handschrift zu entziffern. Die Seiten waren vollgekritzelt, häufig las ich Einträge wie Injektion.w.i. oder einfach nur X. Ganz allmählich klarte das Bild auf, tägliche Injektionen, merkwürdige Substanzen, steigende Dosierungen. Zum Krankheitsbild. Sämtliche Aspekte des Nationalsozialismus sind ausgeleuchtet. Unser Geschichtsunterricht lässt keine Lücken, unsere Medienwelt keine weißen Flecken. Bis in den letzten Winkel ist das Thema bearbeitet, von allen Ecken und Enden her. Die deutsche Wehrmacht ist die am besten untersuchte Armee aller Zeiten. Es gibt wirklich nichts, was wir über diese Zeit nicht zu wissen glauben. Das Dritte Reich wirkt hermetisch. Jeder Versuch, etwas Neues darüber zutage zu bringen, hat etwas Bemühtes, beinahe Lächerliches. Und doch begreifen wir nicht alles. Zur Diagnose. Über Drogen im Dritten Reich ist in der Öffentlichkeit, aber auch bei Historikern erstaunlich wenig bekannt. Es gibt wissenschaftliche und journalistische Teilbearbeitungen, aber bislang keine Gesamtschau. Eine umfassende und faktengenaue Darstellung, wie Rauschmittel die Geschehnisse im NS-Staat und auf den Schlachtfeldern des Zweiten Weltkrieges geprägt haben, fehlte. Doch wer die Rolle der Drogen im Dritten Reich nicht versteht, die Bewusstseinszustände nicht auch in dieser Hinsicht untersucht, verpasst etwas. Dass der Einfluss bewusstseinsverändernder Mittel auf das dunkelste Kapitel deutscher Geschichte bislang zu wenig beachtet wurde, liegt am nationalsozialistischen Konzept der Rauschgiftbekämpfung selbst, das staatliche Kontrolle über die Substanzen etablierte und die Drogen im Allgemeinen tabuisierte. Sie haben sich folglich aus dem nüchternen Gesichtsfeld der Wissenschaften, umfassende Studien werden an Universitäten bis heute nicht durchgeführt, des Wirtschaftslebens und des öffentlichen Bewusstseins sowie aus der Geschichtsbetrachtung verabschiedet und in eine Schmuddelecke der Schattenwirtschaft, Panscherei, Kriminalität und des laienhaften Halbwissens verdrückt. Doch wir können Abhilfe schaffen und eine Interpretation der tatsächlichen Vorkommnisse versuchen, die sich mit der Aufhellung struktureller Bezüge befasst, dem Handwerklichen verpflichtet ist und statt steiler Thesen, die der historischen Realität und ihrer ernüchternden Grausamkeit Unrecht täten, einer detaillierten Erforschung der historischen Fakten dient. Zu Quellen und Anmerkungen lesen Sie den Anhang der Buchversion oder das digitale Booklet auf der Seite dieses Hörbuchs unter argon-verlag.de. Potenz des Inhalts. Der totale Rausch geht den blutsvernarrten Massenmördern und ihrem Volkssamen, von jedem Rassen- und sonstigen Gift zu reinigenden Volk, unter die Haut und schaut direkt in die Arterien und Venen hinein. Arisch rein ging es darin nicht zu, eher chemisch deutsch und ziemlich toxisch. Denn wo die Ideologie nicht mehr ausreichte, wurde trotz aller Verbote hemmungslos mit pharmakologischen Mitteln nachgeholfen, an der Basis wie in der Spitze. Hitler führte auch in dieser Hinsicht. Und selbst die Armee wurde in großem Stile mit dem Aufputschmittel Methamphetamin, heute als Crystal Meth bekannt, für ihre Eroberungsfeldzüge versorgt. In ihrem Umgang mit den Drogen zeigen die Täter von damals eine Scheinheiligkeit, deren Enthüllung entscheidende Aspekte ihres Tuns neu beleuchtet. Eine Maske wird gelüftet, von der wir nicht einmal wussten, dass sie existierte. Gefahren bei der Lektüre. Die Versuchung liegt immerhin nahe, dem Blick durch die Drogenbrille zu große Bedeutung zuzumessen und eine weitere Geschichtslegende zu konstruieren. Zu beachten gilt deshalb stets: Geschichtsschreibung ist niemals nur Wissenschaft, sondern immer auch Fiktion. Ein Sachbuch gibt es in dieser Disziplin streng genommen nicht, denn Fakten sind in ihrer Zuordnung Dichtung oder zumindest den Deutungsmustern von externen kulturellen Einflüssen unterliegend. Sich bewusst zu machen, dass Historiografie im besten Falle Literatur ist, senkt die Täuschungsgefahr beim Lesen. Was hier präsentiert wird, ist eine unkonventionelle, verzerrte Perspektive und die Hoffnung liegt darin, in der Verzerrung manches klarer zu erkennen. Die deutsche Geschichte wird nicht um oder gar neu geschrieben, aber im besten Fall in Teilen präziser erzählt. Nebenwirkungen. Dieses Präparat kann Nebenwirkungen verursachen, die aber nicht bei jedem auftreten müssen. Häufig bis sehr häufig. Erschütterungen von Weltbildern, dadurch Irritationen des Großhirns, manchmal verbunden mit Übelkeit oder Bauchschmerzen. Diese Beschwerden sind meist leichter Natur und klingen oft während der Lektüre wieder ab. Gelegentlich Überempfindlichkeitsreaktionen. Sehr selten schwere, anhaltende Störungen der Wahrnehmung. Als Gegenmaßnahme muss die Lektüre in jedem Fall bis zum Ende durchgeführt werden, um das Genesungsziel der Angst- und krampflösenden Wirkung zu erreichen. Wie ist dieses Hörbuch aufzubewahren? Für Kinder unzugänglich. Das Verfallsdatum bestimmt sich nach dem aktuellen Forschungsstand. Teil 1. Volksdroge Methamphetamin 1933 bis 1938. Der Nationalsozialismus war toxisch, im wahrsten Sinne des Wortes. Er hat der Welt ein chemisches Erbe bereitet, das uns heute noch betrifft. Ein Gift, das nicht mehr so schnell verschwinden wird. Obwohl sich die Nazis als Saubermänner gaben, mit propagandistischem Pomp und drakonischen Strafen eine ideologisch unterfütterte, strikte Anti-Drogenpolitik umsetzten, wurde unter Hitler eine besonders potente, besonders süchtig machende, besonders perfide Substanz zum populären Produkt. Ganz legal machte dieser Stoff als Pille unter dem Markennamen Pervitin in den 30er Jahren überall im Deutschen Reich und später auch in den besetzten Ländern Europas Karriere und wurde zur akzeptierten, in jeder Apotheke erhältlichen Volksdroge, die erst 1939 unter Rezeptpflicht gestellt und 1941 schließlich den Bestimmungen des Reichsopiumgesetzes unterworfen wurde. Sein Inhaltsstoff, das Methamphetamin, ist heute weltweit illegal bzw. streng reglementiert, gilt aber mit annähernd 100 Millionen Konsumenten als eines der beliebtesten Gifte der Gegenwart, Tendenz steigend. Es wird in versteckten Labors vielfach von chemischen Laien meist verunreinigt hergestellt und von den Medien als Crystal Meth bezeichnet. Die kristalline Form der sogenannten Horrordroge erfreut sich in häufig hohen Dosierungen bei meist nasaler Aufnahme ungeahnter Popularität, gerade auch in Deutschland, wo es immer mehr Erstkonsumenten gibt. Das Aufputschmittel mit dem gefährlich starken Kick findet Verwendung als Partydroge, zur Leistungssteigerung am Arbeitsplatz, in den Büros und Parlamenten, an den Universitäten. Es vertreibt Schlaf und Hunger, verspricht Euphorie, doch ist es, zumal in seiner heutigen Darreichungsform, eine gesundheitsschädliche, den Menschen potenziell zerstörende Droge, die rasch süchtig machen kann. Kaum jemand kennt ihren Aufstieg im Dritten Reich. Breaking Bad, die Drogenküche der Reichshauptstadt. Spurensuche im 21. Jahrhundert. Unter einem wie leergefegten Sommerhimmel, der sich von Industrieanlagen zu geklont wirkenden Neubauhäuserreihen zieht, fahre ich mit der S-Bahn in Richtung Südosten, an den Rand von Berlin. Um die Überreste der Temmler-Werke aufzusuchen, den einstmaligen Hersteller des Pervitin, muss ich in Adlershof aussteigen, das sich heutzutage Deutschlands modernster Technologiepark nennt. Ich halte mich an diesem Campus abseits und schlage mich durch urbanes Niemandsland an zerfallenen Fabrikgebäuden vorbei, durchquere eine Ödnis aus bröckelndem Backstein und rostigem Stahl. Die Temmler-Werke siedelten sich 1933 hier an. Ein Jahr später, als Albert Mendel, jüdischer Miteigentümer der chemischen Fabrik Tempelhof, enteignet wurde, übernahm Temmler dessen Anteil und expandierte rasch. Es waren gute Zeiten für die deutsche chemische Industrie, zumindest wenn sie rein arisch war, und ganz besonders boomte die pharmazeutische Entwicklung. Unermüdlich wurde nach neuen, bahnbrechenden Stoffen geforscht, die dem modernen Menschen Linderung seiner Schmerzen und Ablenkung von seinen Sorgen verschaffen sollten. Viel probierte man aus in den Labors und stellte pharmakologische Weichen, die unsere Wege bis heute prägen. Mittlerweile ist die ehemalige Arzneimittelfabrik Temmler in Berlin-Johannisthal eine Ruine. Nichts erinnert an die prosperierende Vergangenheit, als hier Millionen von Pervitin-Pillen pro Woche gepresst wurden. Das Firmengelände ist unbenutzt, eine tote Liegenschaft. Ich überquere einen verödeten Parkplatz, muss durch ein wild gewuchertes Wäldchen hindurch und über eine Mauer hinweg, auf der noch immer Glasscherben zur Abwehr von Eindringlingen kleben. Zwischen Farnen und Schösslingen steht das alte, aus Holz errichtete Hexenhäuschen von Gründer Theodor Temmler, die einstige Keimzelle der Firma. Hinter dichtem Erlengesträuch ragt ein Backsteinbau auf, ebenfalls komplett verlassen. Ein Fenster ist so zerbrochen, dass ich hindurchsteigen kann. Im Innern geht es einen langen, dunklen Gang entlang. Muff und Moder dringen aus Wänden und Decken. Am Ende eine Tür, die halb offen steht. Ihr hellgrüner Anstrich platzt überall ab. Dahinter scheint von rechts Tageslicht durch zwei bleigefasste, zerborstene Industriefenster herein. Draußen ist alles überwuchert, hier drinnen Leere. Ein altes Vogelnest liegt in der Ecke. Bis zur hohen Decke mit ihren kreisrunden Abzugslöchern sind weiße, teils abgeschlagene Kacheln gezogen. Dies ist das ehemalige Labor von Dr. Fritz Hauschild, von 1937 bis 1941 Chef der Pharmakologie bei Temmler, der auf der Suche nach einer neuen Art von Arznei war, einem leistungssteigernden Mittel. Dies ist die frühere Drogenküche des Dritten Reichs. Hier köchelten die Chemiker mit Porzellantiegeln, Kondensatoren mit durchlaufenden Röhren und Glaskühlern ihren lupenreinen Stoff. Hier klapperten die Deckel der bauchigen Siedekolben und entließen mit zischendem Geräusch gelbroten heißen Dampf, während Emulsionen knackten und weiß behandschuhte Finger am Perkulator Einstellungen vornahmen. Methamphetamin entstand, und zwar in einer Qualität, die selbst der fiktionale Drogenkoch Walter White in der US-amerikanischen TV-Serie Breaking Bad, die Crystal Meth zum Symbol unserer Zeit stilisiert hat, in seinen besten Stunden nicht erreicht. Wörtlich übersetzt bedeutet Breaking Bad so viel wie plötzlich sein Verhalten ändern und etwas Schlechtes tun. Vielleicht auch keine falsche Überschrift für die Jahre 1933 bis 1945. Vorspiel im 19. Jahrhundert, die Urdroge. Freiwillige Abhängigkeit ist der schönste Zustand. Johann Wolfgang von Goethe. Um die historische Relevanz dieser und anderer Drogen für die Geschehnisse im NS-Staat verstehen zu können, müssen wir zurückgehen. Die Entwicklungsgeschichte der modernen Gesellschaften ist an die Entstehungs- und Verteilungsgeschichte der Rauschmittel ebenso gekoppelt wie die Ökonomie an den Fortschritt der Technik. Ein Anfangspunkt. Im Jahre 1805 schrieb Goethe im klassizistischen Weimar seinen Faust und brachte mit dichterischen Mitteln eine seiner Thesen auf den Punkt, nach der die Genese des Menschen selbst drogeninduziert ist. Ich verändere mein Gehirn, also bin ich. Zur gleichen Zeit unternahm im weniger glamourösen westfälischen Paderborn der Apothekergehilfe Friedrich Wilhelm Sertürner Versuche mit dem Schlafmohn, dessen verdickter Saft, das Opium, die Schmerzen betäubt wie kein anderer Stoff. Goethe wollte auf poetisch-dramatischem Wege erkunden, was die Welt im Innersten zusammenhält. Sertürner hingegen ein handfestes, jahrtausendealtes Problem lösen, das die Spezies mindestens ebenso tangierte. Die konkrete Herausforderung für den 21 Jahre jungen, genialischen Chemiker? Je nach Wuchsbedingungen ist der Wirkstoff in der Mohnpflanze in sehr unterschiedlicher Konzentration vorhanden. Mal lindert ihr bitterer Saft die Pein nicht stark genug, mal kommt es zu ungewollter Überdosierung und Vergiftung. Ganz auf sich gestellt, ebenso wie der das opiumhaltige Laudanum konsumierende Goethe in seiner Dichterstube, machte Sertürner eine sensationelle Entdeckung. Es gelang ihm, das Morphin zu isolieren, jenes entscheidende Alkaloid des Opiums, eine Art pharmakologischen Mephisto, der Schmerz zu Wohlgefallen verzaubert. Es war ein Wendepunkt in der Geschichte nicht nur der Pharmazie, sondern eines der wichtigsten Ereignisse des beginnenden 19. Jahrhunderts, der Menschheitsgeschichte überhaupt. Der Schmerz, dieser unheimliche Begleiter, konnte nun präzise dosiert besänftigt, ja beseitigt werden. Apotheken überall in Europa, in denen bislang die Pharmazeuten nach bestem Wissen und Gewissen ihre Pillen aus den Zutaten des eigenen Gewürzgärtleins oder den Lieferungen des Kräuterweibleins gedreht hatten, entwickelten sich binnen weniger Jahre zu veritablen Manufakturen, in denen sich pharmakologische Standards etablierten. Im Morphin steckte nicht nur Linderung vor allem Unbill des Lebens, sondern auch das große Geschäft. In Darmstadt tat sich der Besitzer der Engel-Apotheke, Emanuel Merck, als Pionier dieser Entwicklung hervor und postulierte 1827 als Unternehmensphilosophie, Alkaloide und andere Arzneistoffe in stets gleicher Qualität liefern zu wollen. Es war die Geburtsstunde nicht nur der noch heute prosperierenden Firma Merck, sondern der deutschen pharmazeutischen Industrie überhaupt. Als um 1850 die Injektionsspritze erfunden wurde, konnte den Siegeszug des Morphins nichts mehr aufhalten. Massenhaft verwendete man den Schmerztöter im amerikanischen Bürgerkrieg 1861 bis 65 ebenso wie im deutsch-französischen Krieg 1870 bis 71. Dort ging bald gewohnheitsmäßig die Morphiumfixe um. Ihr Einfluss war entscheidend, im Guten wie im Schlechten. Zwar konnte die Pein selbst schwer Verletzter gebändigt werden, doch das machte Kriege im noch größeren Stil erst möglich. Die Kämpfer, früher durch eine Verwundung meist langfristig untauglich gemacht, wurden nun rascher wieder aufgepäppelt und nach Möglichkeit erneut in die vordersten Reihen befördert. Mit dem Morphin, auch Morphium genannt, erreichte die Entwicklung der Schmerzbekämpfung und Betäubung einen entscheidenden Höhepunkt. Das betraf gleichermaßen die Armee wie die zivile Gesellschaft. Vom Arbeiter bis zum Adligen setzte das vermeintliche Allheilmittel sich durch, überall auf der Welt, von Europa über Asien bis Amerika. In den Drugstores zwischen Ost- und Westküste der USA wurden zu dieser Zeit vor allem zwei Wirkstoffe rezeptfrei angeboten. Morphinhaltige Säfte stellten ruhig, während kokainhaltige Mischgetränke, wie in den Anfängen der Mariani-Wein, ein Bordeaux mit Coca-Extrakt oder auch die Coca-Cola, gegen Stimmungsleiden und als hedonistische Euphorika sowie zur Lokalanästhesie Verwendung fanden. Doch das war erst der Anfang. Rasch wollte die entstehende Industrie diversifizieren, neue Produkte mussten her. Am 10. August 1897 mischte Felix Hoffmann, ein Chemiker der Firma Bayer, aus einem Wirkstoff der Weidenrinde die Acetylsalicylsäure zusammen, die als Aspirin in den Handel kam und den Globus eroberte. 11 Tage später erfand derselbe Mann eine weitere Substanz, die ebenfalls weltberühmt werden sollte: Diacetylmorphin, ein Derivat des Morphins, die erste Designerdroge überhaupt. Unter dem Markennamen Heroin kam sie auf den Markt und trat ihren Siegeszug an. Heroin ist ein schönes Geschäft, verkündeten die Direktoren von Bayer stolz und vermarkteten das Mittel gegen Kopfschmerzen, Unwohlsein und sogar als Hustensaft für Kinder. Selbst Säuglingen könne es bei Darmkoliken oder Schlafproblemen gegeben werden. Das Geschäft brummte nicht nur bei Bayer. Gleich mehrere moderne Pharmaziestandorte entwickelten sich im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts entlang des Rheins. Strukturell standen die Sterne günstig. Zwar gab es aufgrund der Kleinstaaterei im Deutschen Kaiserreich nur begrenzt Bankkapital und Risikobereitschaft für Großinvestitionen, doch genau das brauchte die chemische Industrie gar nicht, da sie im Vergleich zur traditionellen Schwerindustrie verhältnismäßig wenige Gerätschaften und Rohstoffe benötigte. Auch geringe Einsätze versprachen hohe Gewinnmargen. Es zählten vor allem Intuition und Sachverstand der Entwickler, und Deutschland, reich an Humankapital, konnte auf ein schier unerschöpfliches Potenzial an exzellent ausgebildeten Chemikern und Ingenieuren zurückgreifen, das sich aus dem damals noch besten Bildungssystem der Welt speiste. Das Netz aus Universitäten und technischen Hochschulen galt als vorbildlich. Wissenschaft und Wirtschaft arbeiteten Hand in Hand. Es wurde auf Hochtouren geforscht, eine Vielzahl an Patenten entwickelt. Deutschland wurde, gerade was die chemische Industrie anging, noch vor der Jahrhundertwende zur Werkstatt der Welt und Made in Germany zum Gütesiegel, auch was Drogen betraf. Deutschland, Land der Drogen. Das änderte sich nach dem Ersten Weltkrieg erstmal nicht. Konnten sich Frankreich und England natürliche Stimulantien wie Kaffee, Tee, Vanille, Pfeffer und andere Naturheilmittel aus ihren Kolonien in Übersee beschaffen, mussten in Deutschland, das durch die Versailler Verträge seine, zumal vergleichsweise spärlichen, exterritorialen Besitztümer verlor, andere Wege gefunden, sprich künstlich produziert werden. Denn Anregungsmittel brauchte das Land. Das Kriegsdebakel hatte tiefe Wunden gerissen, mannigfaltige Schmerzen verursacht, körperliche wie psychische. In den 20er Jahren gewannen Drogen für die niedergedrückte Bevölkerung zwischen Ostsee und Alpen kontinuierlich an Bedeutung. und das Know-how für deren Produktion war vorhanden. Die Weichen für eine moderne pharmazeutische Industrie waren also gestellt und viele chemische Substanzen, die wir heute kennen, wurden in einer kurzen Zeitspanne entwickelt und zur Patentreife gebracht. Deutsche Firmen bauten sich die führende Position am Weltmarkt auf. Nicht nur produzierten sie die meisten Arzneien, auch lieferten sie den Löwenanteil der chemischen Grundstoffe für deren Herstellung überall auf der Welt. Eine New Economy entstand, ein Chemical Valley zwischen Oberursel und dem Odenwald. Zuvor unbekannte Klitschen prosperierten über Nacht, wurden zu einflussreichen Firmen. 1925 schlossen sich die großen Chemiefabriken zur IG Farben zusammen, aus dem Stand einem der mächtigsten Konzerne weltweit, mit Sitz in Frankfurt am Main. Vor allem Opiate waren noch immer deutsche Spezialität. 1926 stand das Land an der Spitze der morphinproduzierenden Staaten und war Exportweltmeister, was Heroin anging. 98% der Produktion gingen ins Ausland. Von 1925 bis 1930 wurden 91 Tonnen Morphin hergestellt, 40% der Weltproduktion. Nur unter Vorbehalt und dem Druck der Versailler Verträge unterzeichnete Deutschland 1925 das internationale Opiumabkommen des Völkerbundes, das den Verkehr regulierte. Erst 1929 kam es in Berlin zur Ratifikation. Die deutsche Alkaloidindustrie veredelte 1928 noch knapp 200 Tonnen Opium. Auch in einer anderen Stoffklasse führten die Deutschen. Die Firmen Merck, Böhringer und Knoll beherrschten 80% des Weltmarktes für Kokain. Vor allem Merck's Kokain aus Darmstadt galt auf dem gesamten Globus als Spitzenerzeugnis, sodass Produktpiraten in China die Etiketten millionenfach nachdruckten. Für Rohkokain fungierte Hamburg als europäischer Hauptumschlagplatz. Jedes Jahr wurden Tausende von Kilogramm legal über den Hafen importiert. So verbrachte zum Beispiel Peru seine gesamte Jahresproduktion an Rohkokain, jeweils über 5 Tonnen, beinahe ausschließlich nach Deutschland zur Weiterverarbeitung. Die einflussreiche Interessenvertretung Fachgruppe Opium und Kokain, in der sich die deutschen Drogenhersteller zusammengeschlossen hatten, arbeitete unermüdlich an einer engen Verflechtung zwischen Regierung und chemischer Industrie. 2 Kartelle, je aus einer Handvoll Firmen bestehend, teilten laut Kartellvertrag den lukrativen Markt des gesamten Erdkreises unter sich auf. Die sogenannte Kokainkonvention und die Opiatekonvention. Als geschäftsführend fungierte in beiden Fällen Merck. Die junge Republik badete in bewusstseinsverändernden und rauscherzeugenden Substanzen, lieferte Heroin oder Kokain in alle 4 Himmelsrichtungen und stieg zum globalen Dealer auf. Die chemischen 20er. Diese wissenschaftliche und ökonomische Entwicklung fand ihre Entsprechung auch im Zeitgeist. Künstliche Paradiese waren in der Weimarer Republik en vogue. Lieber flüchtete man sich in Scheinwelten, als sich mit der häufig weniger rosigen Realität auseinanderzusetzen, ein Phänomen, das diese erste Demokratie auf deutschem Boden geradezu definierte, politisch wie kulturell. Man wollte die wahren Gründe für die Kriegsniederlage nicht einsehen, verdrängte die Mitverantwortung des kaiserlich-deutsch-nationalen Establishments am Kriegsfiasko. Die böse Legende vom Dolchstoß machte die Runde. Das deutsche Militär habe nur deshalb nicht gesiegt, weil es aus dem eigenen Land, nämlich von der Linken, sabotiert worden sei. Diese Weltfluchttendenzen entluden sich häufig genug in blankem Hass wie im kulturellen Exzess. Nicht nur im Döblinschen Alexanderplatz-Roman galt Berlin als die Hure Babylon mit der schäbigsten Unterwelt aller Städte, die ihr Heil in den schlimmsten Ausschweifungen suchte, die man sich nur vorzustellen vermochte, und dazu gehörten nun einmal die Rauschmittel. Das Berliner Nachtleben, Junge, Junge, sowas hat die Welt noch nicht gesehen. Früher mal hatten wir eine prima Armee, jetzt haben wir prima Perversitäten, schrieb der Schriftsteller Klaus Mann. Die Stadt an der Spree geriet zum Synonym für moralische Verwerflichkeit und als die Währung aufgrund der massiven Ausweitung der Geldmenge zur Begleichung der Staatsschulden ins Bodenlose rutschte und im Herbst 1923 auf sage und schreibe 4,2 Billionen Mark zu einem US-Dollar fiel, schienen sämtliche moralischen Werte gleich mit zu verfallen. Alles wirbelt in einem toxikologischen Taumel durcheinander. Die Ikone dieser Zeit, die Schauspielerin und Tänzerin Anita Berber, tauchte bereits zum Frühstück weiße Rosenblätter in einen Cocktail aus Chloroform und Äther, um sie abzulutschen. Wake and bake. Filme über Kokain oder Morphium liefen in den Kinos und an den Straßenecken gab es sämtliche Drogen rezeptfrei. Angeblich waren 40% der Berliner Ärzte morphinsüchtig. In der Friedrichstadt betrieben chinesische Händler aus dem ehemaligen Pachtgebiet Kiaochau Opiumhöhlen. Illegale Nachtlokale eröffneten in den Hinterzimmern von Mitte. Schlepper verteilten Flugblätter am Anhalter Bahnhof, warben für illegale Partys und Schönheitsabende. Große Clubs wie das berühmte Haus Vaterland am Potsdamer Platz, das für seine ausschweifende Promiskuität berüchtigte Ballhaus Resi in der Blumenstraße oder kleinere Etablissements wie die Kakadu-Bar oder die Weiße Maus, an deren Eingang Masken verteilt wurden, um die Anonymität der Gäste zu garantieren, zogen die Amüsierwilligen in Scharen an. Aus den westlichen Nachbarländern und den USA setzte eine frühe Form des Amüsier- und Drogentourismus ein, weil in Berlin alles so aufregend wie günstig war. Weltkrieg verloren, alles erlaubt. Die Metropole mutierte zur Experimentierhauptstadt Europas. Plakate an Hauswänden warnten in greller expressionistischer Schrift: Berlin, halte ein, besinne dich, dein Tänzer ist der Tod. Die Polizei kam nicht mehr hinterher. Die Ordnung brach erst sporadisch, dann chronisch zusammen und die Vergnügungskultur füllte das Vakuum so gut sie konnte, wie ein populäres Lied aus jener Zeit illustriert. Einst ward uns durch den Alkohol das süße Ungeheuer, zu Zeiten kannibalisch wohl, doch jetzt kommt das zu teuer. Und wir Berliner greifen drum zu Kokain und Morphium, mag's donnern draus und blitzen, wir schnupfen und wir spritzen. Der Ober bringt im Restaurant das Kokadöschen gerne, dann lebt man ein paar Stunden lang auf einem besseren Sterne. Das Morphium wirkt subkutan, gar prompt auf das Zentralorgan, die Geister zu erhitzen, wir schnupfen und wir spritzen. Die Mittelchen sind zwar verwehrt durch das Gesetz von oben, doch was man offiziell entbehrt, wird heutzutage geschoben. So kommt man leicht zur Euphorie und wenn uns wie das liebe Vieh die bösen Feinde rupfen, wir spritzen und wir schnupfen. Und spritzt man sich ins Irrenhaus und schnupft man sich zu Tode, du lieber Gott, was macht das aus in dieser Weltperiode? Ein Narrenhaus ist ohne dies Europa und ins Paradies mag einer gern heut schlupfen, durch Spritzen und durch Schnupfen. 1928 gingen allein in Berlin 73 Kilogramm Morphin und Heroin ganz legal auf Rezept in den Apotheken über den Ladentisch. Wer es sich leisten konnte, konsumierte Kokain, die ultimative Waffe zum Intensivieren des Moments. Man schnupfte und empfand: Augenblick, verweile doch, du bist so schön. Koks verbreitete sich überall und symbolisierte die ausschweifende Zeit. Als Degenerationsgift war es dagegen bei Kommunisten wie Nazis, die um die Macht auf den Straßen konkurrierten, gleichermaßen verpönt. Gegenreaktionen, was die freizügige Zeit anging, häuften sich. Deutschnationale gifteten gegen den Verfall der Sitten, aber auch aus dem konservativen Lager kamen solche Attacken. Selbst wenn man den Aufstieg Berlins zur Kulturmetropole mit Stolz aufnahm, gerade das Bürgertum, das in den 20er Jahren an Status verlor, zeigte seine Verunsicherung durch radikale Verurteilung der Vergnügungs- und Massenkultur, die als dekadent westlich verschrien war. Am ärgsten agitierten die Nationalsozialisten gegen die pharmakologische Heilsuche der Weimarer Zeit. Ihre unverhohlene Abkehr vom parlamentarischen System, von der verachteten Demokratie per se, wie auch von der urbanen Kultur einer sich öffnenden Gesellschaft, fand in identitätsstiftenden Stammtischparolen gegen die vermeintlich verlotterten Zustände der verhassten Judenrepublik ihren Ausdruck. Die Nazis hielten ihr eigenes Rezept für die Gesundung des Volkes parat und versprachen ideologische Heilung. Für sie konnte es nur einen legitimierten Rausch geben, den braunen. Denn auch der Nationalsozialismus strebte transzendente Zustände an. Die NS-Illusionswelt, in die die Deutschen gelockt werden sollten, nutzte von Anfang an Techniken des Rausches zur Mobilisierung. Weltgeschichtliche Entscheidungen, so stand es bereits in Hitlers Hetzschrift Mein Kampf, müssten während Zuständen von rauschhafter Begeisterung oder gegebenenfalls der Hysterie erzwungen werden. Die NSDAP bestach deshalb zum einen durch populistische Argumente, zum anderen durch Fackelläufe, Fahnenweihen, rauschhafte Kundgebungen und öffentliche Reden, die auf die Erreichung eines kollektiven Ekstasezustandes abzielten. Hinzu kamen die Gewalträusche der SA in der sogenannten Kampfzeit, häufig genug vom Alkoholmissbrauch befeuert. Realpolitik tat man gern als unheroischen Kuhhandel ab. Eine Art gesellschaftlicher Rauschzustand sollte die Politik ersetzen. Wenn die Weimarer Republik psychohistorisch als Verdrängergesellschaft gesehen werden kann, waren ihre vermeintlichen Antagonisten, die Nationalsozialisten, Speerspitze dieser Strömung. Die Drogen waren ihnen verhasst, denn sie wollten selbst wie eine wirken. Machtwechsel heißt Substanzenwechsel. Hitlers engstem Zirkel gelang es schon während der Weimarer Zeit, das Bild eines ununterbrochen arbeitenden Mannes zu etablieren, der seine Existenz komplett in den Dienst seines Volkes stellt. Eine unangreifbare Führungsfigur, einzig und allein mit der Herkulesaufgabe betraut, die gesellschaftlichen Widersprüche und Probleme in den Griff zu bekommen und die negativen Folgen des verlorenen Weltkrieges auszubügeln. Ein Mitstreiter Hitlers berichtete im Jahr 1930: Er ist nur Genie und Körper, und diesen Körper kasteit er, dass es unser einen jammern kann. Er raucht nicht, er trinkt nicht, er isst fast nur Grünzeug, er fasst keine Frau an. Nicht einmal Kaffee gönne sich Hitler. Nach dem Ersten Weltkrieg habe er seine letzte Packung Zigaretten bei Linz in die Donau geworfen, seitdem kämen keine Gifte mehr in seinen Körper. Wir Abstinenten haben, nebenbei erwähnt, eine besondere Ursache, unserem Führer dankbar zu sein, wenn wir bedenken, welch ein Vorbild seine persönliche Lebensführung und seine Stellung zu den Rauschgiften für jeden sein kann, hieß es in der Mitteilung eines Abstinentenverbandes. Der Reichskanzler, ein angeblich reiner Mensch, allen weltlichen Genüssen abhold, ohne Privatleben. Ein Dasein von vermeintlicher Entsagung und dauerndem Opfer geprägt. Ein Vorbild für eine rundum gesunde Existenz. Der Mythos des Drogenfeindes und Abstinenzlers Hitler, der seine eigenen Bedürfnisse hintanstellt, war essentieller Bestandteil der NS-Ideologie und wurde durch die Massenmedien immer wieder inszeniert. Ein Mythos entstand, der sich in der öffentlichen Meinung, aber auch bei kritischen Denkern festsetzte und bis heute nachhallt. Ein Mythos, den es zu dekonstruieren gilt. In der Folge ihrer Machtergreifung am 30. Januar 1933 erstickten die Nationalsozialisten in kurzer Zeit die exaltierte Vergnügungskultur der Weimarer Republik mit all ihren Offenheiten und Ambivalenzen. Drogen wurden tabuisiert, da sie andere Irrealitäten erlebbar machten als die nationalsozialistischen. Verführungsgifte hatten in einem System, in dem allein der Führer verführen sollte, keinen Platz mehr. Der Weg, den die Machthaber in ihrer sogenannten Rauschgiftbekämpfung beschritten, lag dabei weniger in einer Verschärfung des Opiumgesetzes, das man aus der Weimarer Zeit schlicht übernahm, sondern in mehreren neuen Verordnungen, die der nationalsozialistischen Leitidee der Rassenhygiene dienten. Dem Begriff Droge, der einmal ganz neutral getrocknete Pflanzenteile bedeutet hatte, wurden negative Werte zugeschrieben, Drogenkonsum stigmatisiert und mithilfe der rasch ausgebauten entsprechenden Abteilungen der Kriminalpolizei schwerstens geahndet. Diese neue Akzentuierung griff bereits im November 1933, als der gleichgeschaltete Reichstag ein Gesetz verabschiedete, das die Zwangsanweisung Süchtiger in eine geschlossene Anstalt bis zu 2 Jahren ermöglichte, wobei dieser Aufenthalt durch richterlichen Beschluss unbegrenzt verlängert werden konnte. Weitere Maßnahmen sahen vor, dass Ärzte, die Rauschmittel konsumierten, mit Berufsverbot von bis zu 5 Jahren belegt werden sollten. Was die Erfassung von Konsumenten illegaler Substanzen anging, galt das Ärztegeheimnis als aufgehoben. Der Vorsitzende der Berliner Ärztekammer ordnete an, dass jeder Arzt eine Rauschgiftmeldung zu erstatten habe, sobald ein Patient länger als 3 Wochen Betäubungsmittel erhielt, denn die öffentliche Sicherheit ist fast in jedem Fall von chronischem Alkaloidmissbrauch gefährdet. Ging eine solche Meldung ein, überprüften 2 Gutachter den Betreffenden. Befanden sie seine Erbanlagen für in Ordnung, kam es zu einer abrupten Zwangsentziehung. Während man in der Weimarer Republik noch den langsamen oder sanften Entzug bevorzugt hatte, wollte man nun zur Abschreckung den Abhängigen die Entzugsschmerzen nicht ersparen. Fiel die Bewertung der Erbanlagen negativ aus, konnte ein Gericht die Einweisung auf unbestimmte Zeit anordnen. Drogenkonsumenten landeten bald auch in Konzentrationslagern. Zudem wurde jeder Deutsche aufgefordert, Beobachtungen über etwa an Rauschgiftsucht leidende Angehörige und Bekannte mitzuteilen, damit sofort Abhilfe geschaffen werden kann. Karteien wurden erstellt, die eine lückenlose Erfassung ermöglichen sollten. Früh instrumentalisierten die Nazis also auch ihren Kampf gegen die Rauschmittel zum Ausbau eines Spitzelstaates. Bis in jeden Winkel des Reiches hinein exekutierte die Diktatur ihre sogenannte Gesundheitsführung. In allen Gauen gab es eine Arbeitsgemeinschaft für Rauschgiftbekämpfung. Darin betätigten sich Ärzte, Apotheker, Vertreter von Sozialversicherungen und der Justiz, der Armee und Polizei sowie der nationalsozialistischen Volkswohlfahrt und woben ein lückenloses Antidrogennetz. Dessen Fäden liefen im Reichsgesundheitsamt in Berlin zusammen, in der Hauptabteilung 2 des Reichsausschusses für Volksgesundheit. Eine Pflicht zur Gesundheit wurde postuliert, die mit der totalen Eindämmung aller nachweisbaren Schäden körperlicher, geistiger und sozialer Art einhergehen will, die durch den Missbrauch sowohl von artfremden Giftstoffen wie auch durch Alkohol und Tabak entstehen könnten. Zigarettenwerbung wurde stark eingeschränkt und Drogenverbote sollten die letzten noch vorhandenen Einbruchsstellen internationaler Lebensideale in unser Volk verrammeln. Im Herbst 1935 wurde mit dem Ehegesundheitsgesetz die Hochzeit untersagt, wenn einer der Heiratswilligen an einer geistigen Störung litt. Betäubungsmittelsüchtige fielen automatisch in diese Kategorie und wurden als psychopathische Persönlichkeiten gebrandmarkt. Und zwar ohne Aussicht auf Heilung. Dieses Eheverbot sollte eine Ansteckung des Partners sowie erblich bedingtes Suchtpotenzial bei Kindern verhindern, denn bei den Nachkommen von Rauschgiftsüchtigen sei eine erhöhte Anzahl von seelischen Abartigkeiten gefunden worden. Das Gesetz zur Verhinderung erbkranken Nachwuchses zog die brutale Konsequenz der Zwangssterilisation nach sich. Aus rassenhygienischen Gründen müssen wir daher darauf bedacht sein, hochgradig Süchtige von der Fortpflanzung auszuschalten. Es sollte noch schlimmer kommen. Unter dem propagandistisch verwendeten Begriff der Euthanasie wurden kriminelle Geisteskranke, zu denen auch Menschen zählten, die Drogen konsumierten, in den ersten Kriegsjahren ermordet. Die genaue Zahl lässt sich nicht mehr rekonstruieren. Entscheidend für das Schicksal war hierbei die Beurteilung auf der jeweiligen Erfassungskarte. Ein Plus hieß Todesspritze oder Gaskammer, ein Minus gab noch einmal Aufschub. Wurde eine Überdosis Morphin zur Tötung verwendet, stammte diese mitunter aus der Reichszentrale zur Bekämpfung von Rauschgiftvergehen, die 1936 als erste reichsweite Drogenpolizeibehörde aus dem Berliner Rauschgiftdezernat hervorgegangen war. Unter den Selektionsärzten habe eine berauschende Gehobenheit geherrscht. So diente die Antidrogenpolitik als Vehikel zur Ausgrenzung und Unterdrückung, wie sogar zur Vernichtung von Randgruppen und Minderheiten. Antidrogenpolitik als antisemitische Politik. Der Jude hat mit den raffiniertesten Mitteln versucht, Geist und Seele des deutschen Menschen zu vergiften und das Denken auf einen undeutschen Weg, der ins Verderben führen musste, zu leiten. Diese jüdische Infektion, die zu einer Volkskrankheit und zum Volkstod führen konnte, restlos aus dem Volkskörper zu entfernen, ist ebenfalls eine Pflicht der Gesundheitsführung. Ärzteblatt für Niedersachsen, 1939. Die rassistische Terminologie des Nationalsozialismus war von Anfang an von Sprachbildern des Infekts und des Giftes, vom Topos des Toxikums geprägt. Juden wurden mit Bazillen oder Erregern gleichgesetzt. Es hieß, sie seien Fremdstoffe und vergifteten das Reich, machten den gesunden sozialen Organismus krank, weshalb es sie auszuscheiden bzw. auszumerzen gelte. Hitler verkündete, es gibt da keinen Kompromiss mehr, weil es Gift für uns selber wäre. Tatsächlich lag das Gift in der Sprache, die die Juden als Vorstufe zu ihrer späteren Ermordung zuerst dehumanisierte. Die Nürnberger Rassengesetze von 1935 und die Einführung des arischen Ahnenpasses manifestierten die Forderung nach Reinheit des Blutes. Dies sei eines der höchsten und schutzbedürftigsten Güter des Volkes. So entstand eine Schnittstelle zwischen antisemitischer Hetze und Antidrogenpolitik. Nicht die Dosis bestimmte hier das Gift, sondern die Kategorie der Fremdheit, wie ein ebenso unwissenschaftlicher wie zentraler Satz des damals häufig als Standardwerk verwendeten Buches magische Gifte vor Augen führt. Die größte Giftwirkung entfalten stets die landesfremden, die rassefremden Berauschungsmittel. Juden und Drogen verschmolzen zu einer toxischen oder infektiologischen Einheit, die Deutschland bedrohte. Seit Jahrzehnten war unserem Volk von marxistisch-jüdischer Seite eingeredet worden, dein Körper gehört dir. Das wurde dahin verstanden, dass in Geselligkeiten der Männer untereinander oder zwischen Männern und Frauen jegliche Alkoholmengen genossen werden durften, selbst auf Kosten der Gesundheit des Körpers. Gegen diese marxistisch-jüdische Auffassung steht unvereinbar die germanisch-deutsche, dass wir Träger des ewigen Erbgutes der Ahnen sind und dass demnach unser Körper der Sippe und dem Volk gehört. SS-Hauptsturmführer Kriminalkommissar Erwin Kosmehl, ab 1941 Leiter der Reichszentrale zur Bekämpfung von Rauschgiftvergehen, lag ganz auf Linie, als er behauptete, dass im internationalen Drogenhandel Juden eine herausragende Stellung einnehmen. Es gehe bei seiner Arbeit darum, die internationalen Verbrecher, die häufig im Judentum ihre Wurzeln hatten, unschädlich zu machen. Das rassenpolitische Amt der NSDAP behauptete, dass der jüdische Charakter per se drogenabhängig sei. Der intellektuelle Großstadtjude bevorzuge das Kokain oder das Morphium, um seine stets aufgeregten Nerven zu beruhigen und um sich ein Gefühl der Ruhe und inneren Sicherheit zu geben. Über jüdische Ärzte wurde kolportiert, dass sich unter ihnen Morphinismus außerordentlich häufig finde. Im antisemitischen Kinderbuch Der Giftpilz vereinigten die Nationalsozialisten ihre Feindbilder Jude und Droge zur rassenhygienischen Propaganda, die in den Schulen und Kinderzimmern des Reiches Verbreitung fand. Die Geschichte war exemplarisch, die Botschaft eindeutig. Die gefährlichen giftigen Pilze galt es auszusondern. Indem die Auslesestrategien der Rauschgiftbekämpfung sich gegen ein als bedrohlich empfundenes Fremdes richteten, um alle auszugrenzen, die nicht dem gesellschaftlichen Ideal entsprachen, waren sie im Nationalsozialismus deshalb geradezu automatisch antisemitisch konnotiert. Wer Drogen konsumierte, litt unter einer Auslandsseuche. Rauschmittelhändler wurden als skrupellos, gierig oder fremdvölkisch hingestellt, Drogenkonsum als rassisch minderwertig und sogenannte Rauschgiftkriminalität als eine der größten Bedrohungen der Gesellschaft. Es ist erschreckend, wie familiär manche dieser Begriffe noch heute klingen. Während wir andere NS-Wortungetüme ausgetrieben haben, ist uns die Terminologie der Rauschgiftbekämpfung längst in Fleisch, Blut und Psyche übergegangen. Um jüdisch versus deutsch geht es heute nicht mehr. Die gefährlichen Dealer werden nun anderen Kulturkreisen zugeschrieben. Und die äußerst politische Frage, ob unsere Körper uns gehören oder einem juristisch-gesellschaftlichen Geflecht aus sozial- und gesundheitspolitischen Interessen, ist noch immer virulent. Der Promi-Arzt vom Kurfürstendamm. Jude wurde während einer Nacht des Jahres 1933 an ein Praxisschild in der Bayreuther Straße in Berlin-Charlottenburg geschmiert. Der Name des Doktors, eines Facharztes für Haut- und Geschlechtskrankheiten, war am nächsten Morgen nicht mehr lesbar, nur noch seine Sprechstundenzeit. Werktags 11 bis 1 und 5 bis 7 Uhr, außer Sonnabendnachmittag. Der übergewichtige, glatzköpfige Dr. Theodor Morell reagierte auf diese Attacke ebenso erbärmlich wie typisch. Rasch trat er der NSDAP bei, um künftige Anfeindungen dieser Art zu entkräften. Denn Morell war kein Jude, aufgrund seines dunklen Teints hatte ihn die SA fälschlicherweise als solchen verdächtigt. Nachdem er sich als Parteigenosse registriert hatte, lief Morells Praxis bald besser als je zuvor. Er vergrößerte sich und zog in die repräsentativen Räume eines Gründerzeitbaus Ecke Kurfürstendamm und Fasanenstraße. Wer mitmachte, der profitierte. Morell war das eine Lehre, die er bis zum Schluss nicht vergessen sollte. Mit Politik selbst hatte der dicke Hesse derweil nichts am Hut. Die Genugtuung, die sein Dasein lebenswert machte, ergab sich dann, wenn ein Patient sich nach einer Behandlung besser fühlte, brav das Honorar bezahlte und baldmöglich wiederkehrte. Damit all dies gewährleistet war, hatte Morell im Laufe der Jahre Strategien entwickelt, die ihm gegenüber den anderen Kudamm-Ärzten, mit denen er um die wohlbetuchte Kundschaft buhlte, Vorteile verschaffte. Tatsächlich galt seine schicke Privatpraxis bald als eine der profitabelsten im Westen der Stadt. ausgerüstet mit modernstem Hochfrequenz-Röntgengerät, mit Diathermie, Vierzellenbad, Bestrahlungsapparaten, zunächst alles vom Vermögen seiner Gattin Honey erstanden, gab sich bei Morell, der früher Schiffsarzt in den Tropen gewesen war, mit der Zeit die Prominenz der Reichshauptstadt die Klinke in die Hand. Ob es Max Schmeling war oder die Lebensgefährtin von Hans Albers, die Darstellerin Marianne Hoppe, diverse Grafen und Botschafter, erfolgreiche Sportler, Bonzen aus der Wirtschaft, Koryphäen aus der Wissenschaft, Politiker, die halbe Filmwelt, alles pilgerte zu Morell, der sich auf neuartige Behandlungsmethoden spezialisierte oder, wie spöttische Zungen behaupteten, auf die Behandlung nicht existenter Krankheiten. Tatsächlich gab es da ein Feld, auf dem der ebenso egozentrische wie bauernschlaue Modearzt als Pionier galt, und das waren die Vitamine. Man wusste damals noch wenig über diese unsichtbaren Helfer, die der Körper nicht selbst produzieren kann, die er aber für gewisse Stoffwechselvorgänge dringend benötigt. Direkt ins Blut gespritzt, wirken deshalb Vitaminzugaben in Fällen der Unterversorgung geradezu Wunder. Genau darin lag Morells Strategie, um seine Patienten bei der Stange zu halten, und falls Vitamine einmal nicht reichten, mischte er flugs ein Kreislaufstimulanz in die Spritzenmischung hinein. Bei Männern vielleicht etwas Testosteron mit anaboler Wirkung für Muskelaufbau und Potenz, bei den Damen einen Tollkirschenextrakt als Energiezusatz und für einen hypnotisch schönen Blick. Wenn eine melancholische Theaterschauspielerin ihn aufsuchte, um sich das Lampenfieber vor ihrer Premiere im Admiralspalast vertreiben zu lassen, zögerte Morell nicht, sondern griff mit seinen stark behaarten Händen nach der Nadel, und das Injizieren beherrschte er angeblich wie niemand sonst. Es gingen sogar Gerüchte, es sei unmöglich, seinen Einstich zu spüren, trotz der damaligen Größe des Bestecks. Der Erfolg sprach sich über die Stadtgrenzen hinaus herum, und im Frühling 1936 klingelte sein Telefon im Behandlungszimmer, obwohl er seinen Sprechstundenhilfen kategorisch verboten hatte, ihn während der Visite zu stören. Doch dies war kein gewöhnlicher Anruf. Es war das Braune Haus, die Parteizentrale in München, ein gewisser Schaub am Apparat, der sich als Adjutant Hitlers vorstellte und ihn wissen ließ, dass Heinrich Hoffmann, der Reichsbildberichterstatter der NSDAP, an einer delikaten Krankheit litt. Es sei der Wunsch der Partei, dass Morell als prominenter und für seine Verschwiegenheit bekannter Facharzt für Geschlechtskrankheiten sich der Sache annehme. Einen Münchner Doktor wolle man in dieser Angelegenheit aus Gründen der Diskretion nicht konsultieren. Der Führer habe auf dem Flugplatz Gatow höchstpersönlich eine Maschine bereitgestellt, fügte Schaub schicksalsschwer hinzu. Auch wenn Morell Überraschungen auf den Tod nicht ausstehen konnte, eine solche Einladung konnte er nicht ausschlagen. In München angekommen, stieg er auf Staatskosten im noblen Regina-Palast-Hotel ab, kurierte die bei Hoffmann diagnostizierte Nierenbeckenentzündung als Folge einer Gonorrhoe, umgangssprachlich auch als Tripper bekannt, und wurde gemeinsam mit seiner Gattin von seinem einflussreichen Patienten zum Dank zur Nachkur nach Venedig eingeladen. Zurück in München gaben die Hoffmanns in ihrer Villa im vornehmen Viertel Bogenhausen ein Abendessen. Es gab Spaghetti mit Muskat, Tomatensoße an der Seite, grünen Salat, das Leibgericht von Adolf Hitler, der wie so häufig bei Hoffmann zu Gast und ihm bereits seit den 20er Jahren eng verbunden war, als Hoffmann durch seine fotografischen Inszenierungen zum Führerkult und dem Aufstieg des Nationalsozialismus wesentlich beigetragen hatte. Hoffmann besaß das Urheberrecht auf wichtige Fotografien des Diktators, veröffentlichte zahlreiche Bildbände mit Titeln wie »Hitler, wie ihn keiner kennt« oder »Ein Volk ehrt seinen Führer« und erzielte Millionen Auflagen damit. Zudem gab es noch einen weiteren, persönlicheren Grund, der die beiden Männer verband. Hitlers Geliebte Eva Braun hatte früher als Assistentin bei Hoffmann gearbeitet und dieser hatte sie 1929 in seinem Münchner Fotogeschäft mit dem NS-Führer bekannt gemacht. Hitler, der von Hoffmann viel Gutes über den jovialen Morell vernommen hatte, bedankte sich vor dem Abendessen für die Heilung seines alten Kameraden und bedauerte, den Doktor nicht schon früher getroffen zu haben. Womöglich wäre dann sein Chauffeur Julius Schreck noch am Leben, der einige Monate zuvor an Hirnhautentzündung verstorben war. Morell reagierte nervös auf das Kompliment und bekam während des Spaghetti-Essens kaum ein Wort heraus. Der stets schwitzende Doktor mit dem vollen Gesicht und der dicken runden Brille auf der Knollennase wusste, dass er in höheren Kreisen als nicht gesellschaftsfähig galt. Seine einzige Chance auf Anerkennung waren seine Spritzen, und so horchte er auf, Als Hitler im Laufe des Abends wie beiläufig über starke Magen- und Darmbeschwerden klagte, die ihn seit Jahren quälten. Hastig erwähnte Morell eine ungewöhnliche Kur, die Erfolg versprechen könnte. Hitler sah ihn prüfend an und lud ihn mitsamt Gattin zu weiteren Konsultationen auf den Berghof ein, sein Domizil am Obersalzberg bei Berchtesgaden. Dort gab der Diktator einige Tage später bei einem privaten Gespräch Morell gegenüber unumwunden zu, mit seiner Gesundheit so weit herunter zu sein, dass er kaum noch agieren könne. Dies liege an den falschen Behandlungen seiner bisherigen Ärzte, denen nichts anderes einfiele, als ihn hungern zu lassen. Wenn dann doch einmal ein reichhaltigeres Mahl auf dem Programm stehe, was bei ihm ja häufig der Fall sei, leide er sofort unter unsäglichen Blähungen, außerdem juckenden Ekzemen an beiden Beinen, so dass er mit Verbänden gehen müsse und keine Stiefel mehr tragen könne. Morell glaubte sofort, die Ursache von Hitlers Beschwerden zu erkennen und diagnostizierte eine abnormale Bakterienflora, die Fehlverdauungsvorgänge veranlasse. Er empfahl das Präparat Mutaflor, von dem befreundeten Freiburger Arzt und Bakteriologen Professor Alfred Nissle entwickelt. Bakterienstämme, die ursprünglich 1917 aus der Darmflora eines Unteroffiziers gewonnen worden waren, der den Krieg auf dem Balkan im Gegensatz zu vielen seiner Kameraden ohne Darmbeschwerden überstanden hatte. Die Bakterien gibt es in Kapseln, lebend. Sie siedeln sich im Darm an, überwuchern und ersetzen dort alle anderen, möglicherweise Beschwerden verursachenden Stämme. Das tatsächlich wirksame Konzept ging für Hitler, für den offenbar selbst innerkörperliche Vorgänge einen Kampf um Lebensraum darstellten, schlüssig auf. Überschwänglich versprach er, Morell ein Haus zu schenken, falls ihn Mutaflor tatsächlich kuriere, und er nannte den dicken Doktor zu seinem Leibarzt. Als dieser seiner Gattin von der neuen Berufung berichtete, reagierte Hanni wenig begeistert. Mit dem Kommentar, das hätten sie doch nicht nötig, verwies sie auf die gutgehende Praxis am Kurfürstendamm. Womöglich ahnte sie bereits, dass sie ihren Ehemann künftig nur noch selten zu Gesicht bekommen würde. Denn zwischen Hitler und seinem Leibarzt bahnte sich ein Verhältnis an, das ganz und gar ungewöhnlich war. Spritzencocktail für Patient A. Er allein ist das Unerklärliche, das Geheimnis und der Mythos unseres Volkes. Josef Goebbels. Der Diktator scheute sich stets davor, von anderen berührt zu werden und verweigerte Ärzten grundsätzlich eine nach den Ursachen seiner Beschwerden forschende Behandlung. Nie konnte er einem Spezialisten trauen, der mehr über ihn wusste als er selbst. Der gute alte Hausarzt Morell mit seiner harmlos gemütlichen Ausstrahlung vermittelte ihm hingegen von Anfang an ein Gefühl von Sicherheit. Morell hatte gar nicht vor, in Hitler zu dringen, um irgendwelche verborgenen Gründe für gesundheitliche Probleme aufzuspüren. Das Eindringen der Nadel reichte ihm, substituierte das seriöse ärztliche Handeln, und wenn das Staatsoberhaupt zu funktionieren hatte und augenblickliche umgehende Beschwerdefreiheit bei allen gesundheitlichen Beeinträchtigungen verlangte, zögerte Morell bei Hitler ebenso wenig wie bei einer Schauspielerin am Metropoltheater, sondern machte eine 20-prozentige Traubenzuckerlösung von Merck oder eine Vitaminspritze zurecht. Sofortige Symptombeseitigung lautete die Devise, die neben der Bohème Berlins auch Patient A gutierte, als den Morell seinen Neuzugang führte. Hitler sprang auf die Geschwindigkeit an, mit der eine Zustandsverbesserung eintrat, meist noch während die Nadel in seiner Vene steckte. Das Argument seines Leibarztes überzeugte ihn. Für den Führer mit seinen mannigfaltigen Aufgaben sei der Energieverbrauch derart hoch, dass man nicht warten könne, bis ein Stoff per Tablette verabreicht, durch den ohnehin belasteten Verdauungstrakt ins Blut finde. Hitler verstand. Morell will mir heute nochmals eine große Jodspritze geben, sowie eine Herz, eine Leber, eine Kalk und eine Vitaminspritze. Das hat er in den Tropen gelernt, dass das Medikament in die Venen gespritzt werden muss. Da der vielbeschäftigte Herrscher beständig fürchtete, in seiner Einsatzfähigkeit eingeschränkt zu sein, nicht alles zu schaffen und sich krankheitsbedingten Ausfall nicht leisten zu können glaubte, weil sonst keiner imstande sei, ihm Aufgaben abzunehmen, gewannen die unkonventionellen Behandlungsmethoden ab 1937 rasch an Bedeutung. Mehrere Injektionen täglich waren bald keine Seltenheit mehr. Hitler gewöhnte sich an den wiederholten Durchstich und das darauffolgende geheimnisvolle Fließen einer vermeintlich potenten Substanz in seinen Adern. Jedes Mal fühlte er sich momentan besser danach. Die feine Nadel aus Edelstahl, die Haut penetrierte und zu einer Sofortherstellung führte, entsprach seinem Naturell. Die Lage erforderte ständig geistige Frische, körperliche Vitalität, zupackende Entschlusskraft. Neurotische oder andere psychische Hemmungen mussten dauerhaft wie auf Knopfdruck ausgeschaltet bleiben und er selbst jederzeit aufgefrischt sein. Bald schon durfte der neue Leibarzt seinem Patienten nicht mehr von der Seite weichen und die Befürchtungen von Hanni Morell bewahrheiteten sich. Ihr Gatte hatte für seine Berliner Praxis keine Zeit mehr. Am Kurfürstendamm musste eine Vertretung eingestellt werden und Morell behauptete später einmal, oszillierend zwischen Stolz und Fatalismus, er sei der einzige Mensch, der Hitler seit 1936 jeden Tag oder zumindest jeden zweiten Tag gesehen habe. Vor jeder großen Rede genehmigte sich der Reichskanzler jetzt eine Kraftspritze, um optimal zu funktionieren. Das Aufkommen von Erkältungen, die sein öffentliches Auftreten hätten behindern können, wurde bereits im Vorfeld durch intravenöse Vitaminbeigabe ausgeschlossen. Um den Arm beim deutschen Gruß möglichst lange oben halten zu können, machte Hitler einerseits Expander-Training und ließ andererseits seinen Körper Traubenzucker und Vitamine naschen. Die intravenös verabreichte Glucose sorgte nach 20 Sekunden für einen Energieschub im Gehirn. Die kombinierten Vitamine ließen Hitler auch an kältesten Tagen in dünner SA-Uniform vor seinen Truppen oder dem Volk ohne Zeichen von körperlicher Schwäche Paraden abnehmen. Als er beispielsweise 1938 vor einer Rede in Innsbruck plötzlich heiser wurde, behob Morell diesen Missstand rasch mit einer Injektion. Auch die Verdauungsbeschwerden besserten sich zunächst. Also wurde das versprochene Haus für den Leibarzt fällig, und zwar auf Berlins nobler Havelinsel Schwanenwerder, in direkter Nachbarschaft zu Propagandaminister Goebbels. Als komplettes Geschenk gab es die repräsentative Villa zwar nicht. Die Morells mussten das von einem handgeschmiedeten Eisenzaun umgebene Anwesen Inselstraße 24 bis 26 für 338.000 Reichsmark selbst kaufen, erhielten allerdings von Hitler ein zinsloses Darlehen über 200.000 Reichsmark, das später als Behandlungshonorar verrechnet wurde. Das neue Heim brachte für den Promi-Arzt, der nun in die A-Liga aufgestiegen war, nicht nur Vorteile. Morell musste Haushaltskräfte anstellen und einen Gärtner. Seine Fixkosten stiegen sprunghaft an, obwohl er nicht automatisch mehr verdiente. Aber er konnte jetzt nicht mehr zurück. Zu sehr genoss er seinen neuen Lebensstil, die unverstellte Nähe zur Macht. Auch Hitler hatte sich an den Doktor mehr als gewöhnt und die Kritik an dem korpulenten Mann, den viele im hart umkämpften Führerumfeld unappetitlich fanden, bürstete der Reichskanzler trocken ab. Morell sei nicht zum Beriechen da, sondern um ihn gesund zu halten. Kraft seines Amtes ernannte er den früheren Modearzt, um ihm einen Anstrich von Seriosität zu verpassen, 1938 ohne Habilitation zum Professor. Der Volkskörper auf Volksdroge. Die ersten Jahre in Morells Behandlung entwickeln sich zu einer äußerst erfolgreichen Periode für den von seinen Darmkrämpfen genesenen, stets hochdosiert vitaminierten, kerngesunden und agilen Hitler. Stetig wuchs seine Zustimmung in der Bevölkerung. Dies hing vor allem damit zusammen, dass die deutsche Wirtschaft einen Aufschwung erlebte. Ökonomische Autarkie geriet zu einem Fixpunkt der Politik. Dadurch sollte ein hoher Lebensstandard, aber auch die spätere Kriegsfähigkeit garantiert werden. Die Expansionspläne lagen bereits in den Schubladen. Dass Deutschland zu wenig natürliche Rohstoffe für eine bewaffnete Auseinandersetzung mit seinen Nachbarn besaß, hatte der Erste Weltkrieg verdeutlicht. Also mussten künstliche geschaffen werden. Synthetisches, aus Kohle hergestelltes Benzin sowie Buna, synthetischer Kautschuk, standen im Zentrum der Entwicklung der IG Farben, die im NS-Staat weiter an Macht gewann und sich als Global Player konsolidierte. Ihr Aufsichtsrat bezeichnete sich selbst als Rat der Götter. Unter Görings Ägide wurde die Wirtschaft in 4-Jahresplänen gesteuert, um das Reich in all jenen Stoffen vom Ausland unabhängig zu machen, die in Deutschland selbst produziert werden konnten. Natürlich umfasste das auch Drogen, denn wenn es um deren Herstellung ging, konnte den Deutschen nach wie vor niemand etwas vormachen. So ließ die Rauschgiftbekämpfung der Nazis zwar den Konsum von Morphin und Kokain deutlich sinken, doch die Entwicklung synthetischer Stimulantien wurde forciert und führte zu einer erneuten Blüte der pharmazeutischen Firmen. Die Belegschaften von Merck in Darmstadt, Bayer im Rheinland oder Böhringer in Ingelheim wuchsen, die Löhne stiegen. Auch bei Temmler standen die Zeichen auf Expansion. Chefchemiker Dr. Fritz Hauschild hatte gehört, dass die Olympischen Spiele 1936 in Berlin von einem Stoff namens Benzedrin beeinflusst worden waren, einem erfolgreichen Amphetamin aus den USA und damals noch legalem Dopingmittel. Bei Temmler wurden nun alle Entwicklungsressourcen in dieser Hinsicht gebündelt, da man überzeugt war, dass ein leistungssteigerndes Mittel perfekt in eine Zeit passe, in der alles von Aufbruch sprach. Hauschild griff dabei auf die Arbeit japanischer Forscher zurück, die ein äußerst anregendes Molekül mit dem Namen N-Methylamphetamin bereits 1887 zum ersten Mal synthetisiert und 1919 in Reinform kristallisiert hatten. Entwickelt wurde der Wachmacher aus dem Ephedrin, einem Naturstoff, der die Bronchien erweitert, das Herz stimuliert und den Appetit hemmt. In der Volksmedizin Europas, Amerikas und Asiens war Ephedrin als Bestandteil der Meerestreubelpflanzen schon lange bekannt und auch im sogenannten Mormonentee in Verwendung. Hauschild perfektionierte das Produkt und fand im Herbst 1937 ein neues Syntheseverfahren für Methamphetamin. Kurz darauf, am 31. Oktober 1937, meldeten die Temmler-Werke mit dem ersten deutschen Methylamphetamin ihre eigene, an Potenz das amerikanische Benzedrin weit in den Schatten stellende Spielform der vitalisierenden Medikamente im Berliner Reichspatentamt an. Der Markenname Pervitin. Was die molekulare Struktur betrifft, so gleicht der bahnbrechende Stoff dem Adrenalin und kann aufgrund des fast gleichen molekularen Aufbaus problemlos die sogenannte Blut-Hirn-Schranke passieren. Anders als beim Adrenalin verursacht Methamphetamin allerdings keine plötzliche Blutdrucksteigerung, sondern wirkt sanfter und hält länger an. Die Wirkung entsteht, weil die Droge die Botenstoffe Dopamin und Noradrenalin aus den Nervenzellen des Gehirns herauskitzelt und in die synaptischen Spalten schüttet. Dadurch geraten die Hirnzellen untereinander in erregte Kommunikation. Es kommt zu einer Art Kettenreaktion im Kopf. Ein neuronales Feuerwerk brennt ab, ein biochemisches Maschinengewehr schießt ununterbrochen Gedanken. Schlagartig fühlt der Konsument sich hellwach, empfindet eine Energieerhöhung, die Sinne sind bis aufs Äußerste geschärft. Man glaubt, lebendiger zu sein, bis in die Haare und Fingerspitzen energetisiert. Das Selbstvertrauen steigt, es kommt zu einer subjektiv empfundenen Beschleunigung der Denkprozesse, einer Erzeugung von Euphorie, einem Gefühl der Leichtigkeit und Frische. Ein Ausnahmezustand, wie bei einer plötzlichen Gefahr, wenn der Organismus alle Kräfte mobilisiert, auch wenn gar keine Gefahr besteht. Ein künstlicher Kick. Doch Methamphetamin schüttet die Neurotransmitter nicht nur in die Spalten aus, sondern blockiert auch ihre Wiederaufnahme. Die Wirkung hält deshalb für lange Zeit an, oftmals über 12 Stunden, was bei höherer Dosierung die Nervenzellen bis zur Schädigung beanspruchen kann, da die intrazelluläre Energieversorgung in Mitleidenschaft gezogen wird. Die Neuronen laufen heiß, das Geschnatter im Kopf hört nicht mehr auf, wie ein Radio, das nicht mehr ausgeschaltet werden kann. Nervenzellen geben auf, sterben unwiderruflich ab. Es kann zu Wortfindungs-, zu Aufmerksamkeits- und Konzentrationsstörungen, einem allgemeinen Gehirnabbau kommen, was Gedächtnis, Gefühle und Belohnungssystem betrifft. Fehlt dem Konsumenten nach Abklingen der Wirkung die künstliche Stimulanz, ist dies ein Zeichen für leere Hormonspeicher, die sich erst im Laufe einiger Wochen wieder auffüllen müssen. In der Zwischenzeit stehen weniger Neurotransmitter zur Verfügung. Antriebslosigkeit, Depressionen, Freudlosigkeit und kognitive Störungen können die Folgen sein. Solche möglichen Nebenwirkungen sind mittlerweile erforscht, standen allerdings bei Temmler, wo man voller Stolz auf das neue Produkt war, nicht im Vordergrund. Die Firma roch vielmehr ein Bombengeschäft und beauftragte mit Martes und Sohn eine der erfolgreichsten Werbeagenturen Berlins mit einer Kampagne, wie sie Deutschland noch nicht gesehen hatte. Als Vorbild diente kein geringerer als die Coca-Cola Company, die ebenfalls ein anregendes Produkt vermarktete und mit ihrer Reklamestrategie um das Schlagwort eisgekühlt riesige Erfolge mit ihrer braunen Brause feierte. In den ersten Wochen und Monaten des Jahres 1938, als Pervitin seinen Siegeszug begann, tauchten auf den Litfaßsäulen, den Außenseiten von Straßenbahnen und in den Omnibussen in S- und U-Bahn-Linien Berlins Plakate auf. Modern, minimalistisch nannten sie lediglich den Markennamen und verwiesen auf die medizinischen Indikationen: Kreislauf- und Antriebsschwäche, Depressionen. Dazu war das orange-blaue Pervitinröhrchen abgebildet, die charakteristische Verpackung mit dem geschwungenen Schriftzug. Zeitgleich, ein weiterer Branchentrick, erhielten alle Berliner Ärzte einen Brief von Temmler, worin es unverblümt hieß, es sei Ziel der Firma, die Mediziner persönlich zu überzeugen. Was einem selbst gefalle, das empfehle man doch gerne weiter. Gratispillen mit 3 Milligramm Inhaltsstoff lagen bei, sowie eine frankierte Antwortpostkarte. Sehr geehrter Herr Doktor, Ihre Erfahrungen mit Pervitin, auch weniger günstige, sind uns wertvoll für die Abgrenzung des Indikationsgebietes. Wir wären Ihnen darum für eine Mitteilung auf dieser Karte sehr dankbar. Ein Stoff in der Testphase. So wie der alte Dealer-Trick. Die erste Dosis gibt es umsonst. Vertreter der Temmler-Werke besuchten Großpraxen, Krankenhäuser, Unikliniken überall im Land, hielten Vorträge und verteilten die neue Selbstbewusstseinsdroge, das Aufpulverungsmittel, das Aufgewecktheit versprach. In der Firmendarstellung hieß es, die durch Pervitin wiedererwachende Lebensfreude bei resignierenden Menschen ist eine der wertvollsten Gaben, die den Kranken mit dem neuen Mittel gespendet werden kann. Selbst die Frigidität der Frauen ist einfach durch Pervitin-Tabletten zu beeinflussen. Die Behandlungstechnik ist denkbar einfach. Täglich 4 halbe Tabletten, weit entfernt von den Abendstunden, 10 Tage im Monat durch 3 Monate hindurch. Damit sind sehr gute Ergebnisse zu erzielen durch eine Stärkung der Libido und Sexualkraft der Frau. Auf dem Beipackzettel stand außerdem, dass mittelgleiche Entzugserscheinungen von Alkohol, Kokain und sogar Opiaten aus, eine Art Gegenrauschgift also, das alle Gifte, zumal die illegalen, ersetzen sollte. Der Genuss dieser Substanz wurde nämlich nicht sanktioniert, das Methamphetamin im Gegensatz als eine Art Allheilmittel missverstanden. Auch eine systemstabilisierende Komponente sprach man dem Stoff zu. Wir leben ja in einer energiegespannten Zeit, die höhere Leistungen verlangt und uns größere Verpflichtungen auferlegt als je eine Epoche zuvor, schrieb der Chefarzt eines Krankenhauses. Die unter industriellen Laborbedingungen in gleichbleibender reiner Qualität hergestellte Pille solle dabei helfen, Leistungsverweigerung entgegenzuwirken und Simulanten, arbeitsunwillige Miesmacher und Nörgler in den Arbeitsprozess zu integrieren. Der Tübinger Pharmakologe Felix Haffner schlug die Verordnung des Pervitins sogar als höchstes Gebot vor, wenn es um den letzten Einsatz für das Ganze gehe, eine Art chemischer Befehl. Doch den Deutschen musste die Einnahme des euphorisierenden Mittels gar nicht befohlen werden. Der Hunger nach potenter Hirnnahrung war ohnehin vorhanden. Der Konsum wurde nicht etwa von oben angeordnet, lief also nicht top-down, wie man es in einer Diktatur erwarten könnte, sondern bottom-up, von unten nach oben. Das sogenannte Vekamin schlug ein wie eine Bombe, verbreitete sich wie ein Virus, ging wie geschnitten Brot und war bald so selbstverständlich wie eine Tasse Kaffee. Pervitin wurde zu einer Sensation, berichtete ein Psychologe. Es fand schnell Eingang in weiteste Kreise. Lernende nahmen das Mittel, um die Anstrengungen der Prüfungen besser überstehen zu können, Fernsprechbeamtinnen und Krankenschwestern, um den Nachtdienst durchzuhalten, schwer körperlich oder geistig Arbeitende, um zu Höchstleistungen zu gelangen. Ob es Sekretärinnen waren, die damit schneller tippten, Schauspieler, die sich vor der Vorstellung auffrischten, Schriftsteller, die die Stimulanz des Methamphetamins für klare Nächte am Schreibtisch nutzten, oder Arbeiter an den Fließbändern der großen Fabriken, die aufgeputscht ihren Ausstoß erhöhten. Pervitin verbreitete sich in allen Schichten. Möbelpacker packten mehr Möbel, Feuerwehrleute löschten schneller Feuer, Friseure schnitten rascher Haare, Nachtwächter schliefen nicht mehr ein, Lokomotivführer führten, ohne zu murren, ihre Lokomotiven und Fernfahrer bretterten, ohne Pause machen zu müssen, über die in Rekordzeit fertiggestellte Autobahn. Das Nickerchen nach dem Mittagessen fiel kollektiv aus. Ärzte kurierten sich selbst damit, Geschäftsleute, die von Sitzung zu Sitzung eilen mussten, peppten sich auf. Parteileute hielten es ebenso, gleichfalls die SS. Stress wurde ab und sexueller Appetit aufgebaut, Motivation künstlich gesteigert. Ein Mediziner schrieb: Ich habe auch an mir im Selbstversuch beobachtet, dass körperlich und geistig eine angenehme Energiezunahme zu bemerken ist, die mich seit einem halben Jahr veranlasst, Arbeitskameraden, Hand- und Geistesarbeitern, besonders zeitweilig übermäßig angespannten Volksgenossen, auch Rednern, Sängern beim Lampenfieber, Examenskandidaten Pervitin zu empfehlen. Eine Dame benutzt das Mittel gern, circa 2x2 Tabletten vor Gesellschaften. Eine andere erfolgreich an besonders anstrengenden Werktagen, bis zu 3x2 Tabletten täglich. Pervitin wurde zum Symptom der sich entwickelnden Leistungsgesellschaft. Selbst eine mit Methamphetamin versetzte Pralinensorte kam auf den Markt. Pro Genusseinheit waren stolze 14 Milligramm Methamphetamin beigemischt, beinahe das Fünffache einer Pervitinpille. Hildebrandpralinen erfreuen immer, lautete der Slogan der potenten Leckerei, Mother's Little Helper. Die Empfehlung lautete forsch, 3 bis 9 Stück davon zu essen, mit dem Hinweis, dies sei, ganz anders als Koffein, ungefährlich. Die Hausarbeit ginge dann leichter von der Hand, zudem schmölzen bei dieser außergewöhnlichen Süßigkeit sogar die Pfunde, da der Schlankmacher Pervitin den restlichen Appetit zügele. Zur effektiven Kampagne gehörte auch ein Aufsatz von Dr. Fritz Hauschild in der angesehenen Klinischen Wochenschrift. Darin, sowie 3 Monate später in derselben Zeitschrift unter der Überschrift »Neue Spezialitäten«, berichtete er von der äußerst stark erregenden, stimulierenden Wirkung des Pervitins, von Energiezunahme und Steigerung des Selbstbewusstseins wie der Entschlusskraft. Die gedanklichen Assoziationen liefen rascher ab, auch körperliche Arbeiten könnten leichter ausgeführt werden. Seine vielseitige Verwertbarkeit in der inneren und allgemeinen Medizin, Chirurgie und Psychiatrie scheine umfangreiche Indikationsgebiete zu sichern und zugleich zu neuen wissenschaftlichen Fragestellungen anzuregen. Auf diese Fragestellungen stürzten sich in Folge die Universitäten überall im Reich. Den Anfang machte Professor Schön von der Poliklinik Leipzig, der von einer stundenlang anhaltenden psychischen Stimulation, Verschwinden von Schlafbedürfnis und Müdigkeit, stattdessen Aktivität, Redefluss, Euphorie berichtete. Pervitin wurde unter Forschern en vogue. Vielleicht auch, weil es am Anfang so große Freude bereitete, es selbst zu nehmen. Eigenversuche gehörten zum guten Ton. Zunächst darf über die persönlichen Erfahrungen im Selbstversuch nach wiederholter Einnahme von 3 bis 5 Tabletten 9 bis 15 Milligramm Pervitin berichtet werden, aufgrund derer wir uns überhaupt einmal orientierten über die psychischen Wirkungen. Immer neue Vorzüge traten zutage. Eventuelle Nebenwirkungen blieben im Hintergrund. Die Professoren Lemmel und Hartwig von der Universität in Königsberg meldeten, gesteigerte Aufmerksamkeit und Konzentrationsfähigkeit und rieten, in diesen ereignisreichen Zeiten des Konflikts und der Expansion ist es eine der größten Aufgaben des Arztes, die Leistungsfähigkeit des Einzelnen zu erhalten und nach Möglichkeit noch zu steigern. Eine Studie zweier Hirnforscher aus Tübingen wollte eine Beschleunigung des Denkprozesses durch Pervitin nachgewiesen haben und eine generelle Energiesteigerung. Auch seien Entschlusshemmungen, Hemmungen allgemeiner Art sowie Depressionen gebessert worden. Eine Intelligenzprüfung habe eine deutliche Erhöhung ergeben. Aus München, von einem Professor Püllen, kamen Daten aus vielen 100 Fällen, die diese Aussagen unterstützten. Er berichtete von einem rundum stimulierenden Effekt auf das Großhirn, den Kreislauf und das vegetative Nervensystem. Zudem hatte er bei einmaliger Hochdosierungsbeigabe von 20 Milligramm eine deutliche Furchtreduktion festgestellt. Nicht überraschend, dass die Firma Temmler Ärzte mit diesen positiven Ergebnissen per Briefpost versorgte und regelmäßig auf dem Laufenden hielt. Pervitin passte zum Zeitgeist wie die Faust aufs Auge. Tatsächlich schien es ja, als das Mittel den Markt eroberte, Gründe zu geben, an ein Ende aller Depressionen zu glauben. Zumindest ging es jenen Deutschen so, die ökonomisch von der NS-Zwangsherrschaft profitierten. Und das waren die meisten. Hatten 1933 viele noch an ein rasches Ende des neuen Kanzlers geglaubt und ihm wenig zugetraut, sah die Sache ein paar Jahre später ganz anders aus. 2 Wunder hatten sich ereignet, auf wirtschaftlichem wie militärischem Gebiet. Dadurch waren die beiden drängendsten Problemfelder der deutschen Gesellschaft der 30er Jahre abgedeckt. gab es bei der Machtübernahme der Nazis 6 Millionen Arbeitslose und nur 100.000 Soldaten unter schlechter Bewaffnung, war 1936 trotz einer fortdauernden globalen Krise quasi Vollbeschäftigung erreicht und die Wehrmacht stand als eine der schlagkräftigsten Armeen Europas da. Die außenpolitischen Erfolge mehrten sich, ob es sich um die Remilitarisierung des Rheinlandes handelte, die Annexion Österreichs oder die Heimholung der Sudetendeutschen ins Reich. Die Westmächte ahndeten diese Verstöße gegen die Versailler Verträge nicht. Im Gegenteil, sie machten immer weitere Zugeständnisse, weil sie hofften, auf diese Weise einen erneuten Krieg in Europa verhindern zu können. Doch Hitler ließ sich von diplomatischen Erfolgen nicht besänftigen. Wie ein Morphinist, der sein Gift nicht aufgeben kann, so konnte er nicht lassen, von Plänen zu neuen Machtergreifungen, Überrumpelungen, geheimen Marschbefehlen und prunkvollen Einzügen, beschreibt der Historiker und Schriftsteller Golo Mann den Charakter des Imperators aus Braunau. Die Alliierten verkannten, Hitler war nie zufrieden. Dauernd und in jeder Hinsicht mussten Grenzen überschritten werden, vor allem, wenn es um die Staatsgrenzen ging. Vom Deutschen Reich zum Großdeutschen Reich zum geplanten germanischen Weltreich. Die permanent benötigte Dosissteigerung lag in der Natur der nationalsozialistischen Sache und dazu gehört in erster Linie der Hunger nach neuen Territorien. Die Slogans »Heim ins Reich« und »Volk ohne Raum« brachten dies auf den Punkt. Bei der Zerschlagung der Tschechoslowakei hatte Leibarzt Morell seine Finger sogar direkt im Spiel. In der Nacht zum 15. März 1939 weilte der gesundheitlich angeschlagene tschechoslowakische Präsident Emil Hácha zu einem mehr oder minder erzwungenen Staatsbesuch in der neuen Reichskanzlei. Doch ein Papier, das ihm die Deutschen vorlegten, de facto eine Kapitulation seiner Truppen vor der Wehrmacht, wollte er nicht unterzeichnen. Er litt einen Kreislaufkollaps und war nicht mehr ansprechbar. Dringlich rief Hitler nach Morell. Der eilte mit Koffer und Spritzenbesteck herbei und injizierte dem bewusstlosen ausländischen Staatsgast ein derart anregendes Mittel, dass Hácha binnen Sekunden wie von den Toten wieder auferstand. Er unterzeichnete das Papier, das das vorläufige Ende seines Staates besiegelte. Schon am nächsten Morgen zog Hitler kampflos in Prag ein. Während der folgenden Jahre, in denen Hácha dem Protektorat Böhmen und Mähren vorstand, zu dem Teile seines Landes reduziert worden waren, blieb er Morells treuer Patient. Pharmakologie als Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln. In jenem ersten Halbjahr 1939, den letzten Monaten im Frieden, erreichte Hitlers Popularität einen vorläufigen Höhepunkt. Was hat der Mann alles geschafft? Lautete ein Standardspruch jener Tage und viele Volksgenossen wollten ebenfalls ihre Leistungsfähigkeit unter Beweis stellen. Es war eine Zeit, in der sich Anstrengung wieder zu lohnen schien, eine Zeit auch der gesellschaftlichen Anforderungen. Man musste dazugehören und musste erfolgreich sein, schon allein, um kein Misstrauen zu erregen. Der allgemeine Aufschwung produzierte gleichsam die Sorge, bei dem rasanten Tempo nicht mithalten zu können. Auch die zunehmende Schematisierung der Arbeit stellte neue Anforderungen an den Einzelnen, der zum funktionierenden Rädchen im Getriebe wurde. Jede Hilfe wurde da gern genommen, um in Stimmung zu geraten, auch jede chemische. Pervitin erleichterte somit dem Einzelnen den Zugang zu der großen Aufregung und propagierten Selbstheilung, die das deutsche Volk angeblich erfasst hatte. Der starke Stoff mauserte sich zu einem Lebensmittel, das auch ihr Hersteller nicht allein auf den ärztlichen Sektor beschränkt sehen wollte. Deutschland erwache, hatten die Nazis gefordert. Methamphetamin sorgte nun dafür, dass das Land wach blieb. Angefeuert von einem verhängnisvollen Rauschcocktail aus Propaganda und pharmakologischem Wirkstoff gerieten die Menschen immer mehr in Abhängigkeit. Die utopische Vorstellung einer sozialharmonischen, sich auf Überzeugungen stützenden Gemeinschaft, wie sie der Nationalsozialismus gern propagierte, erwies sich angesichts des realen Wettstreits individueller wirtschaftlicher Interessen in einer modernen Leistungsgesellschaft als Trugbild. Methamphetamin überbrückte die entstehenden Bruchstellen und die Dopingmentalität verbreitete sich bis in jeden Winkel des Reichs. Pervitin ermöglichte dem Einzelnen das Funktionieren in der Diktatur, Nationalsozialismus in Pillenform. Teil 2. Sieg Hai. Blitzkrieg ist Methamphetaminkrieg. 1939 bis 1941. Die Musik ist manchmal wirklich ein großer Trost für mich. Im Übrigen, Pervitin nicht zu vergessen, das ganz besonders nach Nächten mit Alarm wunderbare Dienste tut. Heinrich Böll. Der da von der Front nach Hause an die Eltern schrieb, wurde später Literaturnobelpreisträger und konnte auch nach dem Krieg, wenn er am Schreibtisch saß, auf die wunderbaren Dienste des Methamphetamins nicht verzichten. Abhängig geworden ist er als Soldat, um sich funktionsfähig zu halten und die Strapazen des Krieges durchzustehen. Denkt bitte daran, dass ihr mir bei nächster Gelegenheit möglichst in einem Kuvert Pervitin schickt. Vater kann es ja von seiner verlorenen Wette bezahlen, heißt es in einem weiteren Brief aus dem Krieg. Heinrich Böll spricht über seine Pervitin-Einnahme mit einer Selbstverständlichkeit, die darauf schließen lässt, dass ihm die Wirkung geläufig war, nicht aber die Gefahren. Wenn die nächste Woche so schnell vorübergeht wie die letzte, bin ich schon froh. Schickt mir doch bei Gelegenheit noch einmal Pervitin. Das kann ich jetzt bei den vielen Wachen gut gebrauchen. Und etwas Speck, wenn es möglich ist, für Kartoffeln zu braten. Seine lapidaren wie häufigen Erwähnungen des Aufputschmittels deuten darauf hin, dass auch seine Familie im Umgang damit vertraut war und den Gebrauch keineswegs missbilligte. Liebe Eltern und Geschwister, ich habe jetzt Zeit genug, euch zu schreiben und vor allem Ruhe dazu. Ich bin natürlich hundemüde, denn ich habe gestern Nacht nur 2 Stunden geschlafen und diese Nacht werde ich nicht mehr als 3 Stunden Schlaf haben, aber ich muss jetzt eben wach bleiben. Pervitin wird übrigens bald anfangen zu wirken und das wird mir über diese Müdigkeit hinweghelfen. Draußen ist es ungewöhnlich hell im Mond, sternenklar und sehr kalt. Immer wieder scheint für Böll der Schlaf der große Widersacher zu sein. Ich bin todmüde und will nun Schluss machen. Schickt mir nach Möglichkeit bald noch etwas Pervitin und von den Hilhall- oder Kamil-Zigaretten. Und an anderer Stelle? Der Dienst ist stramm und ihr müsst verstehen, wenn ich späterhin nur alle 2 bis 4 Tage schreibe. Heute schreibe ich hauptsächlich um Pervitin. Ist Schütze Böll ein Einzelfall oder kam es auch bei der Armee, ähnlich wie in der zivilen Gesellschaft, zu einem Massenmissbrauch? Standen womöglich Hunderttausende oder gar Millionen deutscher Soldaten bei ihren Eroberungsfeldzügen unter dem Einfluss von Methamphetamin? Hatte die Suchtdroge, die zusätzliche Energien versprach, sogar Einfluss auf den Verlauf des Zweiten Weltkrieges? Eine Reise durch die Tiefen der Archive beginnt. Beweisaufnahme. Bundesarchiv, Militärarchiv, Freiburg. Von einem Sicherheitszaun mit Stacheldraht umgürtet und einem sechselnden Pförtner bewacht, befindet sich in Freiburg im Breisgau das Militärarchiv des Deutschen Bundesarchivs. Wer hier ein Rechercheinteresse geltend machen kann, dem öffnen sich per Lichtschranke die Stahltüren und es saugt einen in penibel saubere Arbeitsräume hinein, deren Fenster automatisch mit Lamellenjalousien abgedunkelt werden, wenn draußen zu viel Sonne scheint. Computer ermöglichen den Zugriff auf Lagerhallen voller Dokumente, die von oben bis unten mit Rollordnern bestückt sind. Millionen Tote haben Millionen Akten hinterlassen. Hier ist das Drama der deutschen Kriege recherchierbar. Zumindest theoretisch. Denn es wird zwar vieles aufgehoben, doch ist es nicht leicht, den Wust effektiv zu sichten, die wertvolle Information im Big Data der bürokratischen Sammelwut zu finden. Die Verschlagwortung, die in den Rechnern eingesehen und nach der alles durchforstet werden kann, pickt stets nur wenige Aspekte einer Akte heraus. Erschwerend kommt hinzu, dass die Stichwörter vor Dekaden angelegt wurden, als andere Forschungsschwerpunkte galten. In den Nachkriegsjahren maß man zum Beispiel medizinhistorischen Details weniger Bedeutung bei als heute. Auch die Einbeziehung subjektiver Eindrücke oder Stimmungsbilder musste hinter offiziellen Vorgängen zurücktreten. So basiert der Zugriff auf die Vergangenheit, obwohl von den neuesten Technologien unterstützt, auf einem vergangenen Geschichtsverständnis. Das deutsche Heer entdeckt eine deutsche Droge. Die Karriere des Methamphetamins bei der Wehrmacht ist untrennbar verknüpft mit einem asketisch wirkenden Oberstabsarzt mit schmalem Gesicht und dunkelbraunen, auf den wenigen von ihm erhaltenen Aufnahmen stets überintensiv blickenden Augen. Professor Dr. Otto F. Ranke war 38 Jahre alt, als er zum Leiter des Instituts für Allgemeine und Wehrphysiologie ernannt wurde, eine Schlüsselposition, auch wenn das noch niemand ahnte. Die Physiologie war in der damaligen Medizin eine Randdisziplin. Sie behandelt das Zusammenwirken der physikalischen und biochemischen Vorgänge der Zellen, Gewebe und Organe. Eine Art Gesamtschau und ganzheitlicher Ansatz, um einen Organismus zu verstehen. Die Wehrphysiologie wiederum beschäftigt sich mit den speziellen Belastungen von Soldaten, mit dem Ziel, die Leistung einer Armee aus medizinischer Hinsicht zu optimieren und Schäden durch zu starke Beanspruchung oder äußere Einflüsse zu vermeiden. In einer Zeit, in der sich das Militär als moderne Organisation zu verstehen begann und Soldaten als beseelte Motoren bezeichnet wurden, bestand Rankes Aufgabe darin, diese vor Abnutzung, sprich Dienstunfähigkeit, zu bewahren. Er hatte die Einzelteile so zu schmieren, dass die Maschine optimal lief und war eine Art Leistungscoach für das deutsche Heer sowie Gadget-Erfinder. Im Laufe der Jahre entwickelte Ranke so unterschiedliche Dinge wie ein Sichtgerät zur Enttarnung künstlichen Grüns von Tarnanzügen zum Beispiel im Wald, neue Staubschutzbrillen für Motorradfahrer, kugelsichere und zugleich schweißdurchlässige Tropenhelme für das Afrikakorps oder Lauschmikrofone zur Verbesserung des Richtungshörens für die Abwehr. Rankes Wehrphysiologisches Institut war eine Abteilung der Militärärztlichen Akademie in der Berliner Invalidenstraße, untergebracht in einer weitläufigen Anlage im Stile des friderizianischen Neobarocks, in dem sich heute das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie befindet. Scientiae Humanitati Patriae stand in geschwungenen goldenen Lettern im Relief des Mansarddaches über dem Hauptportal, der Wissenschaft, der Menschlichkeit, dem Vaterland. Von 1934 bis 1945 bildete das Heer hier seinen Sanitätsoffiziersnachwuchs aus. Die preußisch geprägte Eliteeinrichtung, kurz MA genannt, beherbergte die größte medizinisch-wissenschaftliche Bibliothek Europas, besaß eine ausgezeichnete Gerätesammlung in einem zweigeschossigen, mit modernster Technik ausgerüsteten Laborgebäude, wies mehrere große Hörsäle, Lesezimmer, Aulen und Gesellschaftsräume auf, eine Ehrenhalle mit den Büsten Virchows, von Helmholtz, von Behrings und anderer Mediziner und Forscher, die an diesem Ort, wie es hieß, für die Wissenschaft unvergängliche Dienste geleistet hatten. Modernste Turn- und Schwimmhallen gehörten ebenso zum Komplex wie der fünfgeschossige Wohntrakt mit komfortablen Doppelzimmern für die 800 Sanitätsoffiziersanwärter, die Pfeifhähne genannt wurden, eine berlinerische Verballhornung von Pépin, was auf die Pépinière zurückging, die einstige Ausbildungsstätte für Militärärzte unter den preußischen Königen, aus der die Crème der medizinischen Wissenschaft des 19. Jahrhunderts hervorgegangen war. In deren Nachfolge sahen sich selbstbewusst die Zöglinge der MA mit Reichsadler und Hakenkreuz auf ihrer schicken Uniform. Auch einen Reitstall mit 90 Pferden gab es, mehrere Reitbahnen, Krankenstelle mit Veterinäroffizier und eigener Schmiede. Im großen Gebäuderiegel, der den Innenhof nach hinten abgrenzte, befanden sich die wissenschaftlichen Abteilungen: das Institut für Pharmakologie und Wehrtoxikologie, das Laboratorium für Serumkonservierung, das Luftfahrtmedizinische Forschungsinstitut unter Leitung von Professor Hubertus Strughold, der nach dem Krieg gemeinsam mit Werner von Braun die US-Raumfahrt ermöglichte, sowie das Wehrphysiologische Institut unter Otto Ranke, das 1938 aus nur einem zusätzlichen Hilfsarzt, drei Medizinalpraktikanten und wenigen zivilen Schreibkräften bestand. Doch der ehrgeizige Ranke plante, seine Abteilung zügig auszubauen. Und dabei sollte ihm eine Sache helfen, die er für die Wehrmacht erschloss, ein kleines Molekül, das dort groß Karriere machte. Vom Graubrot zum Hirnfood. Als führender Wehrphysiologe des Dritten Reiches kannte Ranke einen Hauptfeind. Und das waren nicht die Russen im Osten und auch nicht die Franzosen oder Briten im Westen. Der Gegner, den er zur Strecke bringen wollte, hieß Müdigkeit. Ein unheimlicher, schwer zu greifender Antagonist, der regelmäßig die Kämpfer ausschaltete, sie niederstreckte und zum Ausruhen zwang. Und ein Soldat, der schläft, ist ein nutzloser, zur Leistung unfähiger, ein gefährdeter Soldat. Denn womöglich schläft der Feind ja gerade nicht. Wer müde ist, zielt schlechter, schießt planloser, fährt weniger geschickt Motorrad, Auto oder Panzer. In Rankes Worten, Abspannung am Kampftag kann schlachtentscheidend sein. Oft ist im Gefecht das Aushalten in der letzten Viertelstunde wesentlich. Ranke hatte Ermüdungsbekämpfung zur Chefsache erklärt und als er im Frühjahr 1938, anderthalb Jahre vor Kriegsausbruch, in der klinischen Wochenschrift die Lobeshymne des Temmler-Chemikers Hauschild auf dessen Wachhaltemittel Pervitin las, wurde er hellhörig. Die Behauptung, das Mittel verhelfe zu einem 20% höheren Atemvolumen und einer größeren Aufnahme von Sauerstoff, damals Messgrößen für Leistungssteigerung, ließ ihn nicht mehr los. Er beschloss, der Sache auf den Grund zu gehen und veranstaltete mit zunächst 90, später 150 angehenden Sanitätsoffizieren freiwillige Blindversuche, gab ihnen Pervitin P, Koffein C, Benzedrin B oder Scheintabletten S. Dann ließ er sie die ganze Nacht hindurch, beim zweiten Versuch sogar von 20 Uhr bis 16 Uhr am nächsten Tag, mathematische und andere Aufgaben lösen. Die Ergebnisse schienen eindeutig. Die S-Leute lagen gen Morgengrauen mit den Köpfen auf den Bänken. Die Pervitinierten hingegen waren nach wie vor manisch bei der Sache, mit frischen Gesichtern, körperlich und geistig regsam, wie es im Versuchsprotokoll heißt. Auch nach über 10 Stunden andauernder Konzentration fühlten sie sich noch so, dass sie ausgehen möchten. Doch Ranke stellte nach Auswertung der Testbögen nicht nur Positives fest. Vorgänge, die dem Großhirn höhere Abstraktionsleistungen abforderten, wurden von den Pervitin-Konsumenten nicht sonderlich gut bewältigt. Zwar ging das Rechnen schneller vonstatten, aber auch fehlerhafter. Zudem ergab sich keinerlei Steigerung der Konzentrations- und Merkfähigkeit bei komplexeren Fragen und nur eine geringgradige bei den allerstumpfsinnigsten Aufgaben. Pervitin hielt gesichert vom Schlafen ab, schlauer machte es nicht. Ideal also für Soldaten, lautete das nicht einmal zynische Fazit aus diesen wohl ersten systematischen Drogenversuchen der Militärgeschichte. Ein hervorragendes Mittel zum Hochreißen einer ermüdeten Truppe. Es ist wohl verständlich, welche überragende militärische Bedeutung es haben würde, wenn es gelänge, die natürliche Ermüdung durch ärztliche Maßnahmen für den Tag des Einsatzes einer Truppe vorübergehend zu beseitigen. Ein militärisch wertvoller Stoff. Von diesem Ergebnis beflügelt schlug Ranke größer angelegte Testreihen an regulären Einheiten vor. Zu seiner Überraschung verhallte der Ruf. Im Bendlerblock, dem Sitz des Allgemeinen Heeresamtes und heute des Bundesverteidigungsministeriums, erkannte man die Brisanz der Droge nicht, weder Möglichkeiten noch Gefahren. Während der aufstrebende Wissenschaftler Ranke bereits den Soldaten der Zukunft konzipierte, zu dessen Ausrüstung auch synthetische Alkaloide gehörten, die zentral am Gehirn in damals unbekannter Weise angriffen, waren seine Vorgesetzten, die Militärbürokraten bei der Sanitätsinspektion, noch nicht so weit. Jene überlegten, ob Graubrot oder Weißbrot für die Truppenverpflegung besser sei. Ranke war längst beim Hirnfood angelangt. So dachte er vorweg, was der Berliner Arzt und Schriftsteller Gottfried Benn, noch zu Kaisers Zeiten ausgebildet an der Vorgängerinstitution der Militärärztlichen Akademie, wenige Jahre später in seinen programmatischen Sätzen formulierte, die den Menschen per se als modern beschreiben. Potente Gehirne aber stärken sich nicht durch Milch, sondern durch Alkaloide. Ein so kleines Organ von dieser Verletzlichkeit, dass es fertigbrachte, die Pyramiden und die Gammastrahlen, die Löwen und die Eisberge nicht nur anzugehen, sondern sie zu erzeugen und zu denken, kann man nicht, wie ein Vergissmeinnicht, mit Grundwasser begießen. Abgestandenes findet sich schon genug. So steht es in Bens Essay »Provoziertes Leben« und die Provokationen, die er meint, das sind die Änderungen der neuronalen Ströme, sind neue Gedanken, frische Ideen, hervorgerufen durch unkonventionelle Nahrung für das Gehirn. Kein Wunder, dass sich die Kunde vom Weckamin mit der frappanten Wirkung bei den jungen Sanitätsoffiziersanwärtern rasch herumsprach. Unter hohem Leistungsdruck stehend bei ihrem harten Medizinstudium erwarteten sie bald wahre Wunder von dem angeblich leistungssteigernden Mittel und nahmen immer mehr davon. Sie waren damit Vorreiter der Studenten von heute an den Universitäten weltweit, wo Leistungspillen wie Ritalin und Amphetaminderivate kursieren. Als Ranke dieser Trend, den er durch seine Tests losgetreten hatte, zu Ohren kam und er erfuhr, dass an der Universität in München sogar ein Zimmer für die sogenannten Pervitin-Leichen eingerichtet werden musste, wo überdosierte Kommilitonen ihren Rausch auszukurieren hatten, wurde er sich der Gefahr bewusst. Er musste feststellen, dass an seiner MA vor den Examina die Einnahme hoher Dosen bereits Usus war. Die erzielten Ergebnisse ließen dabei mehr als zu wünschen übrig und ein besorgter Kollege schrieb: In den Fällen, die ein Geständnis ablegten, war das Prüfungsergebnis außerordentlich schlecht, sodass man vermuten musste, dass ein Normaler gar nicht so ein unmögliches Zeug daherreden kann. Einen weiteren für 1939 geplanten Pervitinversuch sagte Ranke schleunigst ab und setzte ein Schreiben an die anderen Institutsleiter der Akademie auf, warnte vor möglichen Suchtgefahren und drängte darauf, Pervitin an der Akademie ganz zu verbieten. Aber die Geister, die er rief, wurden Ranke und damit die Wehrmacht nicht mehr los. Das Methamphetamin verbreitete sich rasend und machte in den nächsten Wochen und Monaten vor keinem Kasernentor mehr Halt. Die letzten Friedenstage gingen ins Land. Die Sanitätsoffiziere rüsteten sich für den bevorstehenden Einsatz in Polen und kauften ganze Apothekenbestände auf, da Pervitin von der Wehrmacht nicht offiziell bevorratet wurde, noch nicht. Ranke konnte nur zusehen. Weniger als eine Woche vor Kriegsbeginn schrieb er an einen Generalarzt im Führungsstab: Natürlich ist es ein zweischneidiges Schwert, der Truppe ein differentes Arzneimittel in die Hand zu geben, dessen Anwendung dann ja doch nicht auf Notfälle beschränkt bleibt. Nur jede Warnung erfolgte jetzt zu spät. Ein unkontrollierter Großversuch begann, ohne Anleitung, wie das Aufputschmittel zu dosieren sei, aber massenhaft damit ausgestattet, überfiel die Wehrmacht ihre nichtsahnenden, ungedopten östlichen Nachbarn. Roboter. Ich bin Führer eines Lazarettzuges und öfter großen Überanstrengungen ausgesetzt, wobei sich Ihre Pillen bei mir und dem Personal sehr bewährt haben. Schwierigkeiten erschienen leichter überwindbar. Jetzt bin ich wieder frisch. Die sanitätsdienstlichen Berichte zum Methamphetamingebrauch beim Angriff auf Polen, der am 1. September 1939 begann und den Zweiten Weltkrieg auslöste, füllen im Freiburger Militärarchiv einen ganzen Ordner. Es sind bunt durcheinander gewürfelte Darstellungen ohne Anspruch auf Vollständigkeit oder Repräsentativität. Doch mehr lag auch dem zuständigen Ranke nicht vor, der zu Kriegsbeginn zum beratenden Wehrphysiologen der Heeressanitätsinspektion ernannt worden war. Eine planmäßige Untersuchung gab es nicht, weil das Mittel noch nicht planmäßig, sondern willkürlich eingesetzt wurde, nach Gusto des jeweiligen Kommandeurs, Sanitätsoffiziers oder einzelnen Soldaten. So hieß es beispielsweise aus der 3. Panzerdivision, die bei Graudenz die Weichsel überschritt, Richtung Ostpreußen schwenkte und von dort nach Brest-Litowsk vorstieß: Oft Euphorie, Hebung der Aufmerksamkeit, deutliche Leistungssteigerung, Arbeit leicht von der Hand gegangen, ausgesprochene Wegwirkung und Gefühl der Frische. Den Tag ganz durchgearbeitet, Behebung der Depression, Rückkehr in normale Stimmungslage. Krieg als abzuarbeitende Aufgabe. Die Droge schien den Panzermännern dabei geholfen zu haben, sich nicht allzu viele Gedanken darüber zu machen, was sie in dem fremden Land zu suchen hatten, sondern ließ sie schlicht ihren Job erledigen, auch wenn die Aufgabenstellung hieß, Menschen zu töten. Alle frisch und munter, ausgezeichnete Disziplin, leichte Euphorie und erhöhter Tatendrang, geistige Ermunterung, sehr angeregt, kein Unfall, lange Wirkungsdauer, nach Einnahme der 4. Tablette doppelt und Farbensehen. Sogar leichte, offenbar als angenehm empfundene Halluzinationen begleiteten die bald siegestrunkenen Männer bei ihrem völkerrechtswidrigen Angriff, der im Resultat die späteren NS-Verbrechen in Polen ermöglichte. Das Hungergefühl geht zurück. Besonders günstig ist auch das Auftreten eines lebhaften Arbeitsdranges. Der Effekt ist so eindeutig, dass er nicht auf Einbildung beruhen kann. Ein Oberstleutnant berichtete von seinen eigenen guten Erfahrungen mit dem Mittel. Keine Nachwirkungen, kein Kopfschmerz, kein Ohrensausen, Intellekt hellwach. 3 Tage und 3 Nächte hindurch führte er in aufgeräumter Stimmung Verhandlungen mit den Russen in Brest-Litowsk. Es ging um die Aufteilung des in die Zange genommenen Landes. Als er bei der Rückfahrt auf polnische Verteidiger traf, ließ ihn das Methamphetamin besonders auf Draht sein. Wie viele Menschen dabei ihr Leben verloren, ist nicht überliefert. Für viele schien die Droge geradezu ein idealer Begleiter für das Schlachtfeld. Sie schaltete Hemmungen aus, wodurch das Kämpfen leichter fiel, ob es nun Nachtmärsche waren, vor denen die Einnahme durch sämtliche Führer und Fahrer zwecks Steigerung der Aufmerksamkeit stets um Mitternacht vorgenommen wurde, das Abschleppen liegengebliebener Panzer, das Schießen oder der weitere Ablauf der automatisierten Handgriffe. Bei jedem Aspekt der Attacke, die 100.000 polnischen Soldaten und bis Jahresende 60.000 polnischen Zivilisten das Leben kostete, half das Aufputschmittel, ohne Ermüdungserscheinungen bis zur Beendigung des Auftrages zu funktionieren. Der Stoff gab jene Extraportion Energie, die alles leichter von der Hand gehen ließ. Aus dem 9. Armeekorps teilte ein Sanitätsoffizier überschwänglich mit: Ich bin überzeugt, dass bei großen Anstrengungen, wo auch das Letzte aus der Mannschaft herausgeholt werden muss, eine mit Pervitin versorgte Truppe einer anderen überlegen ist. Der unterzeichnende Truppenarzt hat deshalb einen Vorrat an Pervitin schon in der Truppensanitätsausrüstung niedergelegt. Ebenso war die Leistungssteigerung ganz offensichtlich bei Panzerfahrern und Offizieren der Panzerwaffe in den lang dauernden Kämpfen vom 1. bis 4. September 1939 und bei der Aufklärungsabteilung, die dieses Mittel bei anstrengenden längeren Nachtfahrten sowie zur Aufrechterhaltung und Hebung der Aufmerksamkeit bei Spätrupp-Unternehmungen mit vollem Erfolg angewendet hat, hieß es in einem weiteren Bericht. Besonders hervorgehoben zu werden verdient die ausgezeichnete Wirkung auf Arbeitsfähigkeit und Stimmung bei stark belasteten Offizieren des Divisionsstabes, die ausnahmslos die subjektive und objektive Leistungssteigerung des Pervitin anerkannten. Nicht nur bei den Panzerfahrern klappte es mit der gesteigerten Aufmerksamkeit. Ein Oberstarzt schilderte: Besonders den Motorradfahrern wurden bei großer Hitze, enormer Staubplage und schlechten Straßen, ausgedehnten Fahrten, die zeitweise von morgens früh bis spätabends dauerten und von Schlesien durch Böhmen, Mähren und die Slowakei bis vor Lemberg in Polen reichten, ganz enorme Anstrengungen zugemutet. Die Tabletten wurden ohne Angabe ihres Zweckes verteilt. Durch ihre frappante Wirkung war den Mannschaften aber schon bald klar, welchem Zweck sie dienen sollten. Teutonische Easy Rider mit den Drogen der Firma Temmler und neuen Staubschutzbrillen von Ranke. Stand das Aufputschmittel einmal nicht zur Verfügung, wurde automatisch von einer höheren Gefährdung für den Betreffenden ausgegangen. So meldete ein Oberstabsarzt bedauernd: Bei den Kraftfahrern hätten sich viele Unglücksfälle, die meistens auf Übermüdung zurückgeführt werden mussten, vermeiden lassen, wenn zeitgerecht ein Analeptikum wie Pervitin verabreicht worden wäre. Methamphetamin, um Unfälle zu vermeiden? Das erzähle man heute einmal einem Verkehrspolizisten. Doch es gab auch kritische Stimmen. Der Armeearzt der 6. Armee, die später in Stalingrad untergehen sollte, stellte mehrere Meldungen ihm untergebener Sanitätsoffiziere zusammen und schrieb an Ranke: Die widerspruchsvollen Berichte lassen ohne Zweifel erkennen, dass es sich beim Pervitin durchaus nicht um ein indifferentes Mittel handelt. Es erscheint keinesfalls angebracht, das Pervitin der Truppe zur beliebigen Verwendung zu überlassen. Ganz sattelfest fühlte man sich bei der Verwendung des Aufputschmittels offenbar noch nicht. Doch das Interesse war überall geweckt. Symptomatisch steht der abschließende Satz des Erfahrungsberichtes aus dem 4. Armeekorps: Zur Fortsetzung der Versuche wurde eine größere Menge von Pervitin-Tabletten angefordert. Burnout. Wegen des Überfalls auf Polen erklärten England und Frankreich am 3. September 1939 Deutschland den Krieg. Diese Pille schluckten sie nicht mehr. Doch geschossen wurde im Westen zunächst nicht. Im sogenannten Sitzkrieg lagen sich die Gegner über Monate hinweg regungslos gegenüber. Keiner wollte kämpfen. Der Schock des Ersten Weltkrieges, als es 4 Jahre lang kaum von der Stelle gegangen war und Millionen von Soldaten verrecken mussten, steckte noch zu tief in den Knochen. Spruchbänder wurden aufgehängt: Wir schießen nicht, wenn ihr nicht zuerst schießt. Von Kampfeseifer oder nationalistischem Stolz konnte auf keiner Seite die Rede sein, ganz anders als 1914. Die Deutschen begannen den Krieg, schreibt Golomann, aber Lust hatten sie keine dazu. Nicht die Zivilisten, nicht die Soldaten, am wenigsten die Generäle. Nur ein einziger sah die Sache anders. Hitler wollte Frankreich so rasch wie möglich attackieren, am liebsten noch im Herbst 1939. Ein Problem gab es allerdings dabei. Der Vereinte Westen war den Deutschen gegenüber rüstungstechnisch und an Truppenstärke klar im Vorteil. Anders als es die NS-Propaganda nach außen hin darstellte, verfügten die Deutschen keineswegs über ein überlegenes Militär. Im Gegenteil, musste nach dem Polenfeldzug die Ausrüstung dringend erneuert werden. Die meisten Divisionen waren nur mangelhaft ausgestattet, kaum die Hälfte einsatzfähig. Die Armee der Franzosen hingegen galt als stärkste Truppe der Welt und England verfügte mit seinem weltumspannenden Empire über schier unendliche Ressourcen für die Kriegswirtschaft. Die blanken Zahlen sprachen Bände. Auf deutscher Seite standen knappe 3 Millionen Soldaten, bei den Alliierten eine gute Million mehr. 135 Divisionen der Wehrmacht waren mit 151 Divisionen des Westens konfrontiert. 7.378 Artilleriegeschütze ragten gegen ca. 14.000. Auch bei den Panzern sah die Sache eindeutig aus. 2.439 Deutsche versus 4.204 des Westens. Noch dazu letztere mit einer mindestens doppelt so dicken Panzerung ausgestattet. Während die der Wehrmacht nur 30 mm stark war, hatten die Franzosen 60 mm, die Briten sogar 80 mm Stahl. Die Luftwaffe konnte 3.578 Kampfflieger aufbieten, die Alliierten 4.469 einsatzbereite Maschinen. Die militärische Faustregel besagt, dass ein Angreifer 3:1 überlegen sein muss, um eine erfolgreiche Invasion durchführen zu können. Kein Wunder, dass es dem Oberkommando der Wehrmacht nicht gelang, einen erfolgversprechenden Plan auszuarbeiten. Doch Hitler gab sich, diese Realitäten nicht zur Kenntnis nehmend, überzeugt. Die arische Kämpferseele würde es schon irgendwie richten. Immer wieder sprach er, fehlinspiriert von der gedopten Performance im Polenfeldzug, von dem Wunder an Tapferkeit des deutschen Soldaten. In Wahrheit war auch der Diktator ratlos. Die Kriegserklärungen Englands und Frankreichs hatten ihn kalt erwischt. Bis zuletzt hatte er gehofft, der Westen würde auf die Invasion Polens ebenso zahnlos reagieren wie zuvor auf die Zerschlagung der Tschechoslowakei. Doch dem war nicht so. Und plötzlich musste Deutschland, ohne dafür gewappnet zu sein, allein einen Krieg gegen ganz Westeuropa führen. Hitler hatte das Reich in eine ausweglose Situation manövriert. Er stand mit dem Rücken zur Wand. Sein Generalstabschef Halder warnte: Zeit wird im Allgemeinen gegen uns arbeiten, wenn wir sie nicht weitestgehend ausnützen. Wirtschaftliche Mittel auf der anderen Seite stärker. Was also tun? Außer einer kopflosen Flucht nach vorn fiel Hitler nichts ein. Das mathematisch nüchtern planende Oberkommando der Wehrmacht zeigte sich von diesem Drängen entsetzt. Ohnehin stand der böhmische Gefreite mit seinen erratischen Einfällen und sprunghaften Intuitionen bei den preußischen Generalstabsoffizieren keineswegs hoch im Kurs, sondern war als militärischer Dilettant verschrien. Ein mangelhaft vorbereiteter Angriff konnte nur in die erneute Niederlage führen, wie im Ersten Weltkrieg. Sogar ein Staatsstreich gegen den Diktator wurde deshalb vorbereitet. Von Brauchitsch und sein Stabschef Halder hatten vor, Hitler festzunehmen, sollte er den Angriffsbefehl geben. Nach dem Attentatsversuch Georg Elsass auf Hitler am 8. November 1939 im Münchner Bürgerbräukeller wurden diese Pläne wieder fallen gelassen. Da kam es in den Herbsttagen 1939 in Koblenz zu einer entscheidenden Begegnung zweier hoher Offiziere, die gemeinsam ein gewagtes Konzept entwickelten. Der 52-jährige Erich von Manstein, ein General aus Berlin mit aufbrausendem Gemüt und dauerentflammten Wangen, besprach sich mit dem ein Jahr jüngeren ostpreußischen General der Panzertruppe Heinz Guderian. Die einzige Chance der Wehrmacht, so überlegten sie, könnte darin bestehen, blitzartig mit einer Armada von Panzern durch das als unpassierbar geltende belgische Ardennengebirge zu stoßen, um binnen weniger Tage die französische Grenzstadt Sedan zu erreichen und gleich weiter zur Atlantikküste zu stürmen. Da die Alliierten einen Angriff weiter oben im Norden vermuteten und ihre Kräfte dort massierten, könne durch einen solchen Sichelschnitt das Gros der Verteidiger überrumpelt und eingekesselt werden. Ein für das Reich nicht zu gewinnender Stellungs- und Abnutzungskrieg wie im Ersten Weltkrieg wäre vermieden, die übermächtigen Alliierten durch einen Überraschungscoup von ihrem Hinterland abgeschnitten und zur Kapitulation gezwungen. Trick 17 sozusagen. Im deutschen Generalstab löste der tollkühne Vorschlag nur Kopfschütteln aus. Panzer wurden da noch als schwerfällige Ungetüme angesehen, die den anderen Waffengattungen zwar zur Hilfe kommen, nicht aber in selbstständig agierenden Einheiten einen beweglichen Angriff, zumal durch kaum befahrbares, gebirgiges Gelände führen konnten. Der skizzierte Aufmarschplan galt schlichtweg als verrückt, und um den Hasardeur von Mahnstein kaltzustellen, versetzte man ihn an den Ostseehafen Stettin, weit weg vom künftigen Kampfgeschehen. Weiterhin begegneten die Generalstäbler Hitlers permanentem Drängen auf Losschlagen mit immer neuen Ausflüchten. Allein das schlechte Wetter wurde dutzende Male vorgeschoben, um nicht angreifen zu müssen. Die Wehrmacht besaß nämlich, wie es damals hieß, lediglich eine Schönwetterbewaffnung und war auf wolkenfreien Himmel für ihre Luftwaffe angewiesen. So fiel die Westfront zunächst in einen Dornröschenschlaf. Als Ranke im Oktober 1939 die barocke Kleinstadt Zweibrücken in der Pfalz besuchte, nahe der Grenze zu Lothringen gelegen, ragten zwar Panzersperren in den Himmel, doch die meiste Zeit spielten die Lanzer Skat, Schafs- und Doppelkopf, rauchten gemäß ihrer Zuteilung Zigaretten, 7 Stück am Tag, kickten Fußball, halfen bei der Kartoffelernte und lullten durch ihre Friedfertigkeit die nur wenige Kilometer entfernt liegenden Franzosen geradezu ein. Doch das hieß nicht, dass die Deutschen nicht jederzeit darauf vorbereitet waren, in einen anderen Modus überzuwechseln. In der Hosentasche hielten sie nämlich das Wachhaltemittel stets griffbereit. Rasch stellte Ranke fest, dass ein ganz großer Teil der Offiziere Pervitin mit sich trägt. Die günstige Wirkung wurde von allen Befragten, sowohl motorisierten Truppen wie Angehörigen anderer Truppenteile, überall bestätigt. Trotz der Friedhofsruhe war allen klar, jederzeit konnte es losgehen. Dann hatte man auf einen Schlag topfit und knallwach zu sein. Deshalb wurde der Gebrauch schon einmal fleißig geübt. Alarmiert über diese prophylaktische Verwendung schrieb Ranke: Frage lautet nicht, ob Pervitin einzuführen ist oder nicht, sondern wie bekommt man die Benutzung wieder in die Hand? Pervitin wird massenhaft verwendet, ohne ärztliche Kontrolle. Mit Nachdruck drängte er auf eine Richtlinie, einen Beipackzettel, um den Gebrauch zu regeln und die Erfahrung des Ostens, Polenfeldzug, für den Westen fruchtbar zu machen. Doch noch immer geschah nichts in dieser Hinsicht. Wie selbstverständlich das Pervitin war, wie sehr es um sich griff, zeigt auch die Tatsache, dass Ranke selbst es mittlerweile regelmäßig einnahm und darüber in seinem kriegsärztlichen Tagebuch wie in Briefen freimütig berichtete. Einen durchschnittlichen Arbeitstag erleichterte er sich mit 2 Temler-Tabletten, bewältigte dadurch seinen Stress im Dienst und besserte seine Laune. Obwohl er um die Gefahren der Abhängigkeit wusste, zog er, der selbsternannte Pervitin-Experte, daraus keine persönlichen Rückschlüsse. Für ihn blieb der Stoff eine Arznei, von der er sich so viel gönnte, wie er es für richtig hielt. Traten Nebenwirkungen auf, erkannte er diese nicht als solche, sondern machte sich etwas vor. Trotz Pervitin bekomme ich ab 11 Uhr zunehmend Kopfschmerzen und Verdauungsstörungen. Unverblümt schrieb er einem Kollegen: Es erleichtert die Konzentration sehr deutlich und führt zu einem Gefühl der Erleichterung gegenüber dem Anpacken schwieriger Aufgaben. Es ist also nicht nur ein Weckmittel, sondern ein deutlicher Stimmungsheber. Bleibende Schädigungen sind auch bei hoher Überdosierung nicht beobachtet worden. Es gelingt mit Pervitin ohne weiteres 36 bis 40 Stunden ohne irgendwie spürbare Ermüdung durchzuarbeiten. 2 Tage und 2 Nächte an einem Stück wach zu bleiben, wurde für den Wehrphysiologen zur Norm. Permanent arbeitete er in diesen ersten Kriegsmonaten auf Hochtouren. Zwischen der Front, wo er Pervitin-Vorträge hielt, und der Reichshauptstadt, wo er sein Institut ausbaute, kam er nicht mehr zur Ruhe. Die Anforderungen wuchsen ihm über den Kopf und er nahm die Droge immer regelmäßiger ein, um in der Leistung nicht abzufallen. Es dauerte nicht lange, bis Ranke vor einem klassischen Burnout stand, auch wenn dieser Begriff damals noch nicht existierte. In seinem Tagebuch behauptete er zwar tapfer: Persönliches, meine Depression ist überwunden. Ich bin seit 8.11. mittags wieder arbeitsfähig. Doch häufig kam er erst spät in der Nacht zu Bett, verbrachte eine reichlich schlaflose Nacht und beklagte am nächsten Tag, beinahe zusammengeklappt. Sein schleichender Abstieg in die Abhängigkeit ist exemplarisch. Mithilfe der Chemie versuchte er, seine Grenzen immer weiter hinauszuschieben, auch wenn er längst nicht mehr konnte. Nicht immer gelang das. 19.11.39. Allgemeine Arbeitsunfähigkeit unter dem Druck der bevorstehenden Aussprache und Inspektion. Ranke war nicht der Einzige, den es zwischen Kriegsanstrengung und Pervitinkonsum aufrieb. Seine Korrespondenz dieser Tage zeigt, dass eine steigende Zahl von Offizieren das Mittel einnahm, um mit ihrem Dienst noch zurechtzukommen. Auch außerhalb des Militärs grassierte die Sucht. 1939 ging im Dritten Reich das Pervitinfieber verschärft um. Ob es Hausfrauen in den Wechseljahren waren, die das Zeugs wie Bonbons herunterlutschten, junge Mütter, die im Wochenbett vor dem Stillen Methamphetamin gegen ihren Babyblues einnahmen, oder Witwen, die per Heiratsbüro ihre Elitepartner suchten und sich durch hohe Dosierungen die Hemmungen beim ersten Kennenlernen nahmen. Das Indikationsfeld war mittlerweile ins Uferlose gewachsen. Bei der Geburtshilfe, gegen Seekrankheit, Höhenangst, Heuschnupfen, Schizophrenie, Angstneurosen, Depressionen, Antriebsschwäche, Hirnstörungen. Egal, wo es den Deutschen zwickte, immer routinierter wurde der Griff zum blau-weiß-roten Röhrchen. Da seit Kriegsbeginn kaum noch Kaffee verfügbar war, kam Methamphetamin häufig schon beim Frühstück als Surrogat zum Einsatz, um den Muckefuck aufzupeppen. Pervitin könnte, statt es Bomberpiloten und Bunkerpionieren einzupumpen, zielbewusst für Zerebraloszillationen in höheren Schulen eingesetzt werden, schrieb Gottfried Benn über diese Ausnahmezeiten auch in chemischer Hinsicht. Das klingt wahrscheinlich manchem abwegig, ist aber nur die natürliche Fortführung einer Menschheitsidee. Ob Rhythmus, ob Droge, ob das moderne autogene Training, es ist das uralte Menschheitsverlangen nach Überwindung unerträglich gewordener Spannungen. Im Spätherbst 1939 reagierte das Reichsgesundheitsamt auf den unübersehbar gewordenen Trend. Staatssekretär Leo Conti, seines Zeichens Reichsgesundheitsführer, also eine Art Gesundheitsminister, versuchte zu verhindern, wenn auch etwas spät, dass ein ganzes Volk unter Rauschgift gerät. Er verwies darauf, dass die störenden Nachreaktionen den nach Anwendung erzielten günstigen Erfolg vollkommen wieder aufheben. Um die Gesetzeslage zu verschärfen, wandte er sich an das Justizministerium und brachte seine Sorge zum Ausdruck, dass durch Entstehung einer Pervitintoleranz ganze Bevölkerungsteile lahmgelegt werden könnten. Wer Ermüdung mit Pervitin beseitigen will, der kann sicher sein, dass es zu einem schleichenden Abbau der körperlichen und psychischen Leistungsreserven und damit zum Zusammenbruch kommen muss. In einem persönlichen Aufruf appellierte er in typischer NS-Manier an alle ehrenamtlichen Mitarbeiter bei der Rauschgiftbekämpfung. Der Ernst der Zeit sollte es jedem deutschen Mann und jeder deutschen Frau verbieten, sich fragwürdigen Genüssen hinzugeben. Das persönliche Beispiel der Ablehnung von Rauschgiften ist in der heutigen Zeit mehr als zuvor notwendig und angebracht. Helfen auch Sie durch Ihre Arbeit mit, das deutsche Familienleben, wo es durch Rauschgiftgenuss bedroht ist, zu schützen und zu stärken. Sie steigern damit die innere Widerstandskraft unseres Volkes. Im November 1939 stellte er Pervitin unter jedesmaligen Rezeptzwang und hielt wenige Wochen darauf im Berliner Rathaus eine Rede vor Mitgliedern des Nationalsozialistischen Deutschen Ärztebundes, warnte vor der neuen großen Gefahr, die uns wohl mit allen Begleiterscheinungen der Süchtigkeit nicht erspart bleiben wird. Doch seine Worte wurden nicht sonderlich ernst genommen. Der Konsum stieg immer weiter an. Viele Apotheker hielten sich nur lax an die neue Verschreibungsregel und gaben an ihre Kunden auch ohne Rezept sogar Klinikpackungen aus. Noch immer war es kein Problem, sich pro Tag gleich mehrere Pervitin-Ampullen zur Injektion zu besorgen oder auf einen Schlag hunderte von Pillen in Apotheken zu beziehen. Bei den Soldaten lief es ähnlich. Für sie galt die auf den zivilen Bereich beschränkte Rezeptpflicht ohnehin nicht. Aber Conti gab sich nicht geschlagen. Es kam zu einem regelrechten Krieg um die Drogen vor dem Hintergrund des realen Krieges, als der Reichsgesundheitsführer die Wehrmacht aufforderte, bezüglich Gebrauch und Missbrauch und eventuellen Schäden Stellung zu nehmen, da er beobachtet habe, dass unsere jungen Soldaten außerordentlich schlecht aussehen, oftmals geradezu grau und verfallen. Doch Contis Reichsgesundheitsamt war eine zivile Behörde und prompt verwahrte sich das Militär gegen die Einmischung. Die Wehrmacht kann nicht darauf verzichten, auch durch Verwendung von Arzneimitteln eine vorübergehende Leistungssteigerung oder eine Durchbrechung der Ermüdung hervorzurufen, schrieb Heeressanitätsinspekteur Waldmann so kühl wie deutlich zurück. Am 17. Februar 1940, demselben Tag, an dem Conti sein Protestschreiben an die Heeressanitätsführung abgeschickt hatte, kam es in der Reichskanzlei zu einem folgenschweren Treffen zwischen Hitler und den Generälen von Manstein und dem frisch zum Kommandeur einer Panzerdivision ernannten Erwin Rommel. Von Manstein, die Hände wie stets tief in den Taschen versenkt, durfte in aller Ausführlichkeit seinen riskanten Angriffsplan erläutern, den dem Oberkommando keiner hören wollte. Hitler jedoch, der seine Generäle sonst ständig unterbrach, lauschte wie gebannt, als von Manstein dozierte, wie er durch ein kaum passierbares Gebirge stoßen wolle, um Franzosen und Engländer auf dem falschen Fuß zu erwischen. Obwohl Hitler, den General mit der unverhohlen, arrogant vorgetragenen militärischen Expertise nicht ausstehen konnte, sicher ein besonders kluger Kopf von großer operativer Begabung, aber ich traue ihm nicht, war er von der auf Überraschung setzenden Strategie unmittelbar überzeugt. Die Zeit sollte über den Erfolg entscheiden, die Schnelligkeit, die Idee, nicht allein die Rüstung ausschlaggebend sein. Die materielle Unterlegenheit der Deutschen bildete plötzlich keinen Hinderungsgrund mehr für einen Angriff. Hitler zögerte nicht, sondern griff nach dem rettenden Strohhalm. Der Führer gab zu diesen Ausführungen seine Zustimmung zu erkennen. Kurze Zeit später wurde die neue, endgültige Aufmarschanweisung ausgegeben, schließt von Mansteins Gesprächsnotiz Stolz. Die Frage blieb jedoch, ob ein rascher Ardennendurchstoß überhaupt zu schaffen war. Allzu leicht konnte man sich in dem unwegsamen Gelände festfahren und durch die dort, wenn auch nur schwach, postierten Feindkräfte aufgehalten werden. Sollte es dazu kommen, hätten die Alliierten genügend Zeit, von Norden und Süden mit Verstärkung herbeizueilen und die Deutschen in die Zange zu nehmen. Der Sichelschnitt hatte nur dann Aussicht auf Erfolg, wenn es gelang, Tag und Nacht durchzufahren, ohne Unterbrechung und vor allem ohne zu schlafen. Hitler wischte alle Zweifel beiseite. Natürlich könne ein deutscher Soldat Kraft seines Willens Tage und Nächte lang in ständiger Gefechtsbereitschaft bleiben, wenn es die Lage erfordere. Nicht anders sei es ihm damals in den Schützengräben Flanderns ergangen als Meldegänger im Ersten Weltkrieg. In Wahrheit würden die Soldaten ihren angeblich so starken Willen erst gar nicht strapazieren müssen. Wozu gab es denn Pervitin? Im Oberkommando des Heeres bereitete man sich fieberhaft auf die neue Aufmarschanweisung vor. Dazu gehörten auch sanitätsdienstliche Planungen und man erinnerte sich an die Tests in der Militärärztlichen Akademie. Am 13. April 1940, gut 3 Wochen vor dem Angriff, trug Heeressanitätsinspekteur Waldmann bei Generaloberst von Brauchitsch vor, dem Oberbefehlshaber des Heeres. Thema: Pervitinfrage. Erlass über vorsichtige, aber in besonderer Lage notwendige Anwendung. Ranke wurde zu Gesprächen beordert und fuhr mehrfach von der MA in der Invalidenstraße zum Bändlerblock am Landwehrkanal. Rasch musste er einen Vortrag ausarbeiten, den er vor dem Generalstab halten sollte. Außerdem ein Pervitin-Merkblatt verfassen, eine zugeschneiderte Wehrmachtspackungsbeilage. Am 15. April erhielt Ranke einen Brief vom Korpsarzt der Panzergruppe von Kleist, die den Vorstoß durch die Ardennen anführen sollte. Dort übten sie den Drogengebrauch fleißig. Das Pervitin scheint geeignet als Weckmittel Ermüdungserscheinungen nach großen körperlichen und geistigen Anstrengungen, vor allem auch bei geistigen Arbeitern und Soldaten, an deren geistige Frische, Aufnahme- und Konzentrationsfähigkeit sowie Urteilskraft besondere Anforderungen gestellt werden, entgegenzuwirken und das Schlafbedürfnis herabzusetzen. Die Beobachtungen wurden zum Teil im Polenfeldzug, zum Teil bei Übungsmärschen und Übungsfahrten an Mannschaften und im Selbstversuch auch bei zahlreichen Sanitätsoffizieren und Truppenoffizieren angestellt. Ohne Zweifel, der Countdown lief und Ranke forderte die Firma Temmler zur unverzüglichen Produktionssteigerung auf. 2 Tage später, am 17. April 1940, kursierte in der Wehrmacht ein Dokument, das in der Militärgeschichte ohne Beispiel war. Der sogenannte Weckmittelerlass wurde an 1000 Truppenärzte, mehrere hundert Korpsärzte, leitende Sanitätsoffiziere und entsprechende Stellen der Waffen-SS verteilt. Der erste Absatz lautete ebenso trocken wie brisant: Die Erfahrung des Polenfeldzuges hat gezeigt, dass in bestimmten Lagen der militärische Erfolg in entscheidender Weise von der Überwindung der Müdigkeit einer stark beanspruchten Truppe beeinflusst wird. Die Überwindung des Schlafes kann in besonderen Lagen wichtiger als jede Rücksicht auf eine etwa damit verbundene Schädigung sein, wenn durch den Schlaf der militärische Erfolg gefährdet wird. Zur Durchbrechung des Schlafes stehen die Weckmittel zur Verfügung. Pervitin wurde in der Sanitätsausrüstung planmäßig eingeführt. Der Text stammte von Ranke. Unterzeichnet hatte ihn der Oberbefehlshaber des Heeres von Brauchitsch. Als Dosierung wurde 1 Tablette pro Tag festgelegt, in der Nacht auch vorbeugend 2 Tabletten kurz nacheinander und nötigenfalls weitere 1 bis 2 Tabletten nach 3 bis 4 Stunden. In Ausnahmefällen dürfe der Schlaf mehr als 24 Stunden lang verhindert werden. Und war eine Invasion kein Ausnahmefall? Als mögliche Vergiftungserscheinung nannte der Erlass angriffslustige Stimmung, ob das als Warnung oder Anreiz verstanden werden sollte? Weiterhin hieß es, bei richtiger Dosierung ist das Selbstgefühl deutlich gehoben, die Scheu vor Inangriffnahme auch schwieriger Arbeit gesenkt. Damit sind Hemmungen beseitigt, ohne dass eine Herabsetzung der Sinnesleistungen wie bei Alkohol eintritt. Die deutsche Wehrmacht war damit die erste Armee der Welt, die auf eine chemische Droge setzte. Und Ranke, der pervitinsüchtige Heeresphysiologe, zeichnete für den geregelten Einsatz verantwortlich. Eine ganz neue Form von Krieg bahnte sich an. Moderne Zeiten. In der Herstellung von Temmler saßen Dutzende von Arbeiterinnen in weißen Kitteln an runden, wie mechanische Torten anmutenden Maschinen. Stählerne Schieber drückten fertige Tabletten auf laufende Bänder ohne Unterlass. Tausende, wo sie plötzlich zu tanzen begannen, aufgerüttelt wurden, fertig für die manuelle Inspektion. Frauenfinger in hellen Handschuhen bewegten sich wie die Fühler von Bienen, glitten durch das Schneeweiß der Pillenpracht, sortierten aus. Die Schlechten ins Kröpfchen, die Guten in die Sonderpackungen für die Provianttaschen, in die Wehrmachtsfaltschachteln, die Schachteln in Kisten mit dem Reichsadler. Alle leisteten sie Überstunden, denn aus der Militärärztlichen Akademie kam Druck. Die Lieferung hatte so schnell wie möglich beim Kunden zu sein. An einem Tag konnten 833.000 Tabletten gepresst werden. Das war nötig, denn die Wehrmacht hatte für Heer und Luftwaffe eine gigantische Menge bestellt, 35 Millionen Stück. Heinrich Böll würde seine Eltern nie wieder um Nachschub bitten müssen. Zeit ist Krieg. Der Erfolg liegt in der Schnelligkeit. Es kommt darauf an, den Verteidiger immer wieder zu überraschen. Aus dem Angriffsbefehl der Panzergruppe von Kleist. Leuchtende Phosphorstreifen an den halbhohen Eichen wiesen den frisch durch Buschwerk geschlagenen Pfad zu einer unscheinbaren Anhöhe im Wald. Dort stand das Kartenhaus, eine Holzbaracke, kaum breiter als eine Armspanne. Ein einfacher Tisch befand sich darin, ein einzelner Stuhl aus Bastgeflecht. Ein Relief Flanderns hing an der Wand, das umso plastischer wirkte, wenn man aus dem Fenster blickte, wo das Hügelland der Eifel lag und dahinter die Ardennen. Reichsbildberichterstatter Hoffmann, Morells alter Spezi, hatte sich draußen postiert und knipste manisch hinein. Führerhauptquartier Felsennest, nahe dem winzigen Sandpisten- und Fachwerkdorf Rodert bei Bad Münstereifel gelegen, 10. Mai 1940, 7 Uhr in der Früh. Generalmajor Jodl trug die militärische Lage vor. Im Norden Belgiens hatten in der Nacht deutsche Fallschirmspringer, die aus Köln gestartet waren, das strategisch wichtige Fort Eben-Emel eingenommen. Doch war dies nur eine Scheinattacke, um die Alliierten in der Überzeugung zu bestärken, der deutsche Angriff rolle im Norden Belgiens an. Tatsächlich hielt sich das Gros der Wehrmacht in einer ganz anderen Gegend bereit, nämlich nahe der luxemburgischen Grenze, also viel weiter südlich. Dort rasselten in ununterbrochener Folge die Panzer in Stellung. Leicht vorgesetzt stand General Guderians mittlerer Funkpanzerwagen mit seinem auffälligen, rundum geführten Antennengestänge. Noch war die Stimmung in der Truppe alles andere als angriffslustig. Überall, wohin man kam, herrschte eine bedrückte Ruhe, um nicht zu sagen eine tiefe Niedergeschlagenheit, berichtete ein Offizier. Welche Unsicherheit und Konfusion bei den Aggressoren herrschte, zeigt die Tatsache, dass der deutsche Aufmarsch, auf den man so lange hingearbeitet hatte, am ersten Morgen zunächst im Stau stecken blieb, und zwar einem schier endlosen. Anstatt zügig loszufahren und jenes Überraschungsmoment zu nutzen, das als entscheidend angesehen wurde, kam es zu einem heillosen Wirrwarr und völligen Zusammenbruch des Verkehrs noch auf deutschem Gebiet. Der Grund dafür war bezeichnend. Immer wieder strömten die Pferdefuhrwerke der Infanterie auf die breiteren Straßen, die eigentlich für die Panzer benötigt wurden, und bald ging gar nichts mehr. Dicht an dicht, Stoßstange an Stoßstange, standen die Fahrzeuge der Panzergruppe von Kleist, des größten, je eingesetzten motorisierten Verbandes der Militärgeschichte, mit insgesamt 41.140 Fahrzeugen, davon 1.222 Kampfpanzern. Die Stahl- und Blechlawine stockte auf über 250 Kilometern, eine Schlange, die sich bis zum Rhein zurückstaute. Es war der bis heute längste Verkehrsstau in der Geschichte Europas, und ohne Probleme hätten die Alliierten diese feindliche Macht, die da hilflos auf dem Präsentierteller hin und her manövrierte, ohne vorwärts zu kommen, mit Bomberverbänden zerstören, den deutschen Aufmarsch gleich im Keim ersticken können. Allerdings wurde ein Angriff an diesem unwegsamen Nadelöhr nicht erwartet, weshalb der Monsterparkplatz unbemerkt blieb. Die französische Feindaufklärung sah nicht, was sich anbahnte, und konnte aus dem Chaos, das die Wehrmacht in diesen Stunden veranstaltete, keinerlei Nutzen ziehen. Die Ursache für die Konfusion auf Seiten der Deutschen lag darin, dass man im Oberkommando den Panzern noch immer nicht zutraute, die Invasion tatsächlich anzuführen. Deshalb hatte man ihnen zu wenig Straßen zugewiesen und keinen eigenen Gefechtsstreifen. Von Blitzkrieg war noch keine Rede, niemand verstand oder verinnerlichte dieses Konzept, bis auf wenige Generäle, allen voran Guderian. Der versuchte verzweifelt über Funk, die Infanterie dazu zu bewegen, die Schneisen freizugeben. Doch diese betrachtete die Panzer als Rivalen und wollte den Vorstoß selbst anführen, wie sie es seit je getan hatte. Ihre Pritschenwagen, Pferdegespanne und marschierenden Soldaten, von denen viele noch die gleichen Gewehre trugen, die ihre Väter im Ersten Weltkrieg geschultert hatten, verstopften weiterhin die Straßen. Doch als die Panzer sich nach ewigem Hin- und Hermanövrieren endlich aus dem Gewirr lösen konnten und sogleich durch die tief eingeschnittenen Täler und entlang der kurvenreichen, ansteigenden Straßen des vor ihnen liegenden Gebirgszuges losrumpelten, um den erlittenen Zeitverlust wieder wettzumachen, zeigten sie, wozu sie in der Lage waren. Bis zum englischen Kanal würde nichts sie mehr aufhalten können, fast nichts mehr. Klotzen, nicht kleckern. Die den Deutschen hergestellte Aufgabe ist sehr schwierig, hatte General Halder, Chef des Generalstabes des Heeres, in seinem Tagebuch notiert. Sie kann in dem gegebenen Gelände, Maß und bei dem gegebenen gegenseitigen Kräfteverhältnis, besonders auch an Artillerie, nicht gelöst werden. Wir müssen zu außergewöhnlichen Mitteln greifen und das damit verbundene Risiko tragen. Methamphetamin war ein solches außergewöhnliches Mittel und die Männer hatten seine Einnahme bitter nötig, als General Guderian befahl: Ich verlange von euch, dass ihr mindestens 3 Tage und Nächte nicht schlaft, wenn dies erforderlich ist. Und genau dies war erforderlich, denn nur wenn in dieser Zeitspanne die französische Grenzstadt Sedan erreicht und der Grenzfluss Maas überquert wurde, standen die Deutschen schneller in Nordfrankreich als das Gros der französischen Armee selbst, das sich noch im Norden Belgiens befand, sowie vorgerückt im Süden an der Maginot-Linie. Was die Versorgung anging, war auf Seiten der Wehrmacht alles vorbereitet. Die Quartiermeister hatten die Pillen rechtzeitig bestellt. General Graf von Kielmannsegg, der in den 60er Jahren NATO-Oberbefehlshaber der alliierten Landstreitkräfte Europa-Mitte wurde, zum Beispiel 20.000 Stück für seine erste Panzerdivision, und in der Nacht vom 10. auf den 11. Mai kam es zur massenhaften Einnahme. Tausende von Soldaten holten das Mittel aus den Aufschlägen ihrer Feldmützen oder erhielten es von ihren Sanitätsoffizieren, legten es sich auf die Zunge, schluckten hinunter und spülten nach. 20 Minuten später ging es los und die Nervenzellen in den Gehirnen schütteten die Neurotransmitter aus. Auf einen Schlag intensivierten Dopamin und Noradrenalin die Wahrnehmung und versetzten den Organismus in absolute Alarmbereitschaft. Die Nacht hellte auf. Schlafen würde niemand, es wurde vorgeleuchtet und der riesige Lindwurm der Wehrmacht fraß sich unablässig in Richtung Belgien hinein. Die Unlust und Frustration der ersten Stunden wichen nun anderen, merkwürdigen Gefühlen. Es begann, was sich später zunächst keiner erklären konnte. Unheimlicher Frost überkroch die Kopfhäute, eine heiße Kälte erfüllte alle von innen. Stahlgewitter wie im Ersten Weltkrieg gab es noch nicht. Dafür brachen Chemiegewitter los, durchsetzt mit euphorischen Geistesblitzen, das Aktivitätsniveau geriet an den Anschlag. Die Fahrer fuhren, die Funker mit ihren an futuristische Schreibmaschinen erinnernden Verschlüsselungsgeräten funkten, die Schützen in schwarzer Feldhose und dunkelgrauem Hemd kauerten schussbereit vor dem Zielfernrohr. Pausen gab es keine mehr. Ein ununterbrochener chemischer Sturmangriff im Großhirn war losgebrochen, der Organismus setzte in erhöhtem Maße Nährstoffe frei, bildete verstärkt Zucker, sodass die Maschine auf Höchstleistung lief, die Kolben immer rascher auf und nieder gingen. Der mittlere Blutdruck stieg um bis zu 25% an, die Herzen trommelten im Zylinderraum der Brust. Am Morgen kam es zum ersten Gefecht. Die belgischen Verteidiger hatten sich bei Martelange, einer kleinen Grenzgemeinde auf einer Anhöhe, in Bunkern verschanzt. Vor ihnen lag ein Abhang, mehrere hundert Meter offenes Gelände, uneinnehmbar, allerhöchstens in einem Frontalangriff, doch das schien der reinste Selbstmord. Aber genau das taten die aufgeputschten Infanteristen der Wehrmacht und rannten durch die Todeszone. Die Belgier, geschockt von diesem furchtlosen Vorgehen, beschlossen, sich lieber zurückzuziehen. Anstatt ihre Position zu sichern, wie dies in der Militärgeschichte sonst gehandhabt wurde, jagten ihnen die vollkommen enthemmten Angreifer sofort hinterher und schlugen ihre Feinde endgültig in die Flucht. Diese erste Kampfhandlung war symptomatisch. Nach 3 Tagen meldete der Divisionskommandeur tatsächlich das Erreichen der französischen Grenze. Sedan lag vor den Deutschen. Viele hatten seit Beginn des Feldzuges kein Auge zugetan. Und sie mussten sich noch immer beeilen. Für Punkt 16 Uhr war der deutsche Artilleriebeschuss geplant. Da rollte bereits synchron die massive Bomberwelle aus dem Himmel heran. Und immer, wenn die Piloten der Luftwaffe zum halsbrecherischen Sturzflug ansetzten und senkrecht bis kurz vor den Boden auf die französischen Stellungen zurasten, schalteten sie ihre kreischende Sirene ein, die sogenannte Jericho-Trompete, auf die stets gewaltige Explosionen folgten. Überall klirrten die Scheiben im Luftdruck, die Häuser der Grenzstadt schwankten. Ladung an Ladung entzündete das Meth in den Hirnen, die Neurotransmitter wurden ausgeklingt, krachten in die Spalten der Synapsen, platzten auf und ergossen ihre explosive Fracht. Entlang der Nervenbahnen zuckte es, die Neuronenlücken blitzten auf, das Schwirren und Dröhnen beherrschte alles. Drunten kauerten die Verteidiger, ihre Bunker zitterten. Das Sirenengeräusch der herunterstoßenden Flugzeuge bohrte sich ins Ohr und legte die Nerven blank. Im Verlauf der folgenden Stunden setzten 60.000 Mann, 22.000 Kraftwagen, 850 Panzer über den Fluss. »Wir gerieten in eine Art Hochgefühl, in einen Ausnahmezustand«, berichtete ein Beteiligter. »Wir saßen in den Fahrzeugen, eingestaubt, übermüdet und aufgedreht.« In einem nie zuvor gekannten Rausch nahmen die Deutschen die französische Grenzstadt ein. »Der Kampfesmut wird nie erlöschen, um den Feind ritterlich zu schlagen«, steht im offiziellen Wehrmachtsbericht. In Wahrheit half die Droge mächtig mit, die Soldaten in jene Kriegsbegeisterung zu versetzen, die im Ersten Weltkrieg primär nationalistisch motiviert gewesen war. Die herbeieilende Reserve des französischen Militärs erschien wenige, entscheidende Stunden zu spät und geriet in verhängnisvolle Panik. Da hatten die Deutschen bereits über die Maas gesetzt, der Damm war gebrochen. Bis zu ihrer Kapitulation kamen die Franzosen dieser Dynamik nicht mehr hinterher. Ständig agierten sie zu langsam, wurden überrascht und überrannt, konnten kein einziges Mal die Initiative ergreifen. In einem Wehrmachtsbericht heißt es: Die Franzosen müssen beim plötzlichen Erscheinen unserer Panzer so durcheinander gekommen sein, dass die Verteidigung nur schwach durchgeführt worden ist. Von einer geistigen Niederlage spricht der französische Historiker Marc Bloch, der im Mai und Juni 1940 für sein Land im Einsatz war. Unsere Soldaten wurden besiegt, ließen sich gewissermaßen viel zu leicht besiegen, weil wir mit unserem Denken hinterher waren. Weil in den französischen Gehirnen nicht die gleiche euphorisch gefärbte Ausnahmesituation herrschte. Die Deutschen trafen überall, sie fuhren kreuz und quer durchs Gelände, beschreibt Bloch die heillose Verwirrung, die die Angreifer anrichteten. Sie glaubten an die Aktion und an das Unvorhergesehene. Wir bauten auf die Immobilität und aufs Bekannte. Während des gesamten Feldzuges ließen die Deutschen nicht von ihrer scheußlichen Gewohnheit, genau dort aufzutauchen, wo sie nicht hätten sein sollen. Sie hielten sich nicht an Spielregeln. Was bedeutet, dass bestimmte Schwächen, die sich wohl kaum leugnen lassen, hauptsächlich auf dem zu langsamen Rhythmus beruhen, den man unseren Hirnen beigebracht hatte. Die französischen Verluste durch Bombardierung fielen an diesem ersten Tag in Sedan mit 57 Opfern relativ gering aus. Vielmehr waren es die psychologischen Effekte durch den Angriff der entfesselten Deutschen, die so verheerend wirkten. Und dieser Feldzug wurde in der Psyche entschieden. In einem französischen Untersuchungsbericht sprach man hinsichtlich des raschen Maßübergangs der Deutschen und dem Versagen der französischen Verteidigung von einem Phänomen d'hallucination kollektiv. Zeit ist Meth. Was eine Invasion angeht, liegen die Vorzüge eines Aufputschmittels auf der Hand. Krieg spielt sich in Raum und Zeit ab. Schnelligkeit ist ausschlaggebend. Eine Ausnahme bildete nur der Erste Weltkrieg mit seinen minimalen territorialen Gewinnen über geschlagene 4 Jahre hinweg. Doch hätte beispielsweise Napoleon bei der Schlacht von Waterloo seine Truppen 2 Stunden früher aufs Feld führen können, wäre die Sache wohl anders ausgegangen. Im Wehrmachtsbericht liest sich der mit Amphetamin durchtränkte Vorstoß von Guderian so: In einem schnellen Entschluss verlässt der General allein mit seinem Geländewagen das Südufer der Maas und fährt in Richtung Donchery davon, unter voller Ausnutzung der Motoren, ohne Ruhe und Rast, Tag und Nacht, so weit, als es der Brennstoff gestattet. Die Realität ist weniger harmlos, als diese Zeilen es vermuten lassen, geht es doch um einen Eroberungskrieg, dem viele tausend Menschen zum Opfer fielen und der als Blaupause für spätere Feldzüge diente, da er auf innovative, geradezu unerhörte Art und Weise geführt wurde. Guderian, mit seinem grauen Schnauzer und dem notorischen Fernglas um den Hals, sprach zwar von einem Wunder, doch tatsächlich war er es selbst, der in diesen Tagen und vor allem Nächten den Blitzkrieg erfand. In weniger als 100 Stunden erreichten die Deutschen größere Geländegewinne als im Ersten Weltkrieg in über 4 Jahren. Bei der Planung hatte man der Panzergruppe von Kleist, der auch Guderian zugeordnet war, die operative Freiheit so lange zugestanden, wie sie sich schnell genug bewegen und die Front vor sich hertreiben konnte. Sobald die Panzer stockten, würde von Kleist in den Gesamtverbund integriert. Diese Anweisung entpuppte sich jetzt als clevere Programmierung. Die Panzertruppe entwickelte nämlich den Ehrgeiz, keineswegs zu stocken und sich irgendwo eingliedern zu lassen. Ganz im Gegenteil, sie ließ sich nicht mehr einfangen und stieß, wie die Spitze einer Lanze, immer weiter voran. Ab Sedan war Guderian in seinem Funkpanzerwagen, flankiert von den Ordonnanzoffizieren in ihren Beiwagenmaschinen, quasi autark unterwegs. Die Stellung zu sichern, den Brückenkopf ordentlich zu errichten, wie es im Buche steht, war seine Sache nicht mehr. Er stürmte nach der Einnahme der Grenzstadt weiter, obwohl er die strikte Order bekam, innezuhalten, und nahm es im Rausch des Feldzuges sogar in Kauf, zum Befehlsverweigerer zu werden. Flankendeckung, das war einmal. Nun ging es darum, schneller zu sein als jeder, der ihn von der Seite hätte bedrängen können. Nachschub sicherstellen? Wozu denn? Er hatte doch alles dabei, was seine Einheit benötigte. Ein ausgeklügeltes Kanistersystem garantierte, dass auch in den vordersten Reihen stets ausreichend Sprit vorhanden war, und für das Pervitin sorgte der Hauptsanitätspark, die Großapotheke der Wehrmacht. Auch nach 4 Tagen blieben die Alliierten vom Vorgehen der Deutschen vollkommen überrumpelt. Es gelang ihnen nicht, sich auf diesen unberechenbaren Angreifer einzustellen, der nicht methodisch vorging, sondern einzig und allein das Ziel vor Augen hatte, möglichst schnell die Atlantikküste zu erreichen, die Einkesselung perfekt zu machen. Der Weg dahin würde sich in einer Art Ad-hoc-Planung ergeben, bei der das Methamphetamin eine zentrale Rolle spielte. Wir fahren, so schnell es bei der Kolonnenfahrt geht. Der General lässt durch seine Männer für fließenden Ablauf sorgen. Riesige Entfernungen werden an diesem Tage zurückgelegt. 2 Offiziere einer französischen Nachschubkolonne werden dem General vorgeführt. Oh, die Deutschen sehr schnell, très très vite. Sie sind fassungslos, plötzlich gefangen zu sein. Sie hatten keine Ahnung, von wo und wann wir kommen mussten. Weiter geht die Fahrt nach Montcornet. Alle Fahrzeuge auf der Strecke rollen mit Vollgas. Der General muss neue Marschstraßen anweisen. So ungeheuer schnell ist alles, heißt es im Bericht über Guderians Vorstoß. Und weiter. Auf dem Markt steigen gerade noch Franzosen von ihren Kraftwagen herunter. Sie rollen eine Strecke in unserer Kolonne mit. Um den Ort hat sich noch gar niemand kümmern können. Der General hält an der Kirche an und regelt mit seinem Adjutanten den Verkehr. Die eine Division nach rechts, die andere links ab. Wie beim Rennen jagt alles hindurch. Der Blitzkrieg hatte sich entkoppelt und eigenständig gemacht und verkörperte in diesen hektischen Frühlingstagen des Mai 1940 die evolvierende, sämtliche Fesseln absprengende, alle Grenzen überschreitende Moderne. Aufputschende Drogen waren daraus fortan nicht mehr wegzudenken. Der Crystal-Fuchs. Erwin Rommel, später der mit Abstand bekannteste unter allen deutschen Generälen, war kein Panzerexperte, sondern kam aus der Infanterie, also dem Fußvolk des Heeres. Doch gerade sein Nichtwissen, was die Stahlkolosse und ihre möglichen Bewegungen betraf, half dem Schwaben in diesem Feldzug, vollkommen unkonventionell vorzugehen. Er führte seine 7. Panzerdivision intuitiv wie einen Stoßtrupp, wartete nicht, bis die Sturmpioniere Kriegsbrücken errichtet hatten, sondern setzte seine tonnenschweren Fahrzeuge auf Fähren über die Flüsse Frankreichs und es funktionierte. Winston Churchill, am Tag des deutschen Angriffs zum britischen Premierminister ernannt, lag selten weiter daneben, als er seinen französischen Amtskollegen Ministerpräsident Renan zu beruhigen versuchte. Alle Erfahrung lehrt, dass eine Offensive nach einer gewissen Zeit zum Stillstand gelangt. Nach 5 oder 6 Tagen müssen sie des Nachschubs wegen Halt machen und dann ergibt sich die Möglichkeit einer Gegenoffensive. Rommel machte nicht Halt. Zu wendig, um Angriffsfläche zu bieten, fuhr und fuhr und fuhr er, profitierte wie Guderian von der ausgezeichneten deutschen Logistik und entwickelte sich zu einer Art tödlichem Joker, spielte ständig unter höchstem Einsatz, unberechenbar, unkontrollierbar, nicht mehr einzudämmen. Aus dem Hauptquartier bewunderten sie ihn. Möchte gerne einmal mit an die vordere Front, wie General Rommel. Er ist der größte Draufgänger, immer im 1. Kampfwagen seiner Division. Sogar sein Vorgesetzter, General Hoth, kam mit Befehlen nicht mehr an ihn heran, denn sobald diese schriftlich verfasst auf dem Gefechtsstand eintrafen, war Rommel längst über alle Berge, Funkkontakt abgebrochen. Jegliches Gespür für Gefahren ließ er missen, ein typisches Methamphetaminsymptom bei zu hohem Konsum. Auch mitten in der Nacht stürmte er weiter und griff selbst gut ausgebaute Stellungen aus der Fahrbewegung heraus an, feuerte aus allen Rohren wie ein Berserker, erwischte seine Feinde stets auf dem falschen Fuß. Die Franzosen verzweifelten angesichts der wie von der Leine gelassenen, in hoher Geschwindigkeit auf ihre Abwehrgeschütze zufahrenden Ungetüme. Wie sollten sie sich bloß verhalten? Es gab keinerlei Anweisungen, wie man sich dagegen zu verteidigen hatte. Eine solche Situation war im Manöver nie geübt worden. Gegen Ende dieser 1. Woche des Westfeldzuges kam es zu einer gespenstischen Szene, die ein scharf konturiertes Licht auf das deutsche Vorgehen wirft. Rommel, längst aller Befehlszwänge entledigt, preschte in der Nacht auf den 17. Mai 1940 die Straße von Solre-le-Château, ganz im Norden Frankreichs gelegen, in Richtung Avennes entlang. Der Zufall wollte es, dass gerade dort die 5. Infanteriedivision, Teile der 18. Infanteriedivision und der 1. Panzerdivision der französischen Armee ihr Nachtlager aufgeschlagen hatten. Der Generalmajor zögerte keine Sekunde. Er raste durch sie hindurch, zermalmte alles und jeden, feuerte Breitseiten, schob über die nächsten 10 Kilometer Hunderte von Fahrzeugen und Panzer, in denen die Toten und Verwundeten hingen, rechts und links in die Gräben hinein und rasselte mit blutverschmierten Ketten weiter, aufrecht zwischen 2 Offizieren seines Stabes im Befehlspanzer stehend, die Mütze in den Nacken gerutscht, so feuerte er den Angriff an. Der Blitzkrieg der Deutschen, die nicht mehr schlafen mussten, entgrenzte. Die Saat für künftige Gewaltorgien wurde gesät. Diese Soldaten schienen von nichts und niemandem zu stoppen zu sein und begannen allmählich der NS-Propaganda zu glauben, dass sie tatsächlich etwas Besseres waren. Das überheblich machende Methamphetamin unterstützte diese Fehleinschätzung. Die ersten Gerüchte von der unbesiegbaren Wehrmacht machten die Runde. Noch wollte der französische Kriegsminister Daladier im Élysée-Palast es nicht wahrhaben und schrie seinen Unglauben in den Hörer, als ihm sein Oberbefehlshaber Gamelin bereits am 15. Mai um 20.30 Uhr per Telefon die Niederlage eingestand. Nein, was Sie mir da sagen, ist nicht möglich. Sie irren sich bestimmt. Es ist unmöglich. Die Boche hatten sich bereits auf 130 Kilometer Paris genähert und keinerlei französische Reserve stand mehr schützend vor der Hauptstadt. Es war alles so schnell gegangen. Soll das etwa heißen, dass die französische Armee geschlagen ist? Daladier sackte in sich zusammen, seine Miene versteinerte. Ich war wie betäubt, notierte Churchill in seinen Memoiren. Ich gestehe, dass dies eine der größten Überraschungen meines Lebens war. Die Deutschen hatten den Krieg in Europa nach nur wenigen Tagen gewonnen. Beinahe jedenfalls. Doch Hitler begreift den Blitzkrieg nicht. Im Augenblick sieht es nach der größten militärischen Katastrophe in der Geschichte aus. General Edmund Ironside, britischer Generalstabschef über die Lage der Alliierten am 17. Mai 1940. Ein recht unerfreulicher Tag. Der Führer ist ungeheuer nervös. Er hat Angst vor dem eigenen Erfolg, möchte nichts riskieren und uns daher am liebsten anhalten. Franz Halder, Chef des Generalstabs des Heeres, ebenfalls am 17. Mai 1940. Er tobt und brüllt, man sei auf dem Wege, die ganze Operation zu verderben und sich der Gefahr einer Niederlage auszusetzen. Halder, einen Tag später. Die rasanten Ereignisse überraschten alle im deutschen Generalstab. Tag und Nacht arbeiteten die militärischen Dienststellen, sammelten fernmündliche Meldungen zu den verschiedenen Abschnitten, ständig wurde der Frontverlauf korrigiert. Mittags und abends trug Generalmajor Jodl im Hauptquartier Felsennest den Lagebericht vor. Doch der unruhige, ungeduldige Schlafwandler Hitler stand auch mitten in der Nacht von seiner Couch im Kommandostand auf, verließ seinen mit 1,5 Meter dicken Eisenbetonwänden versehenen Bunker, orientierte sich an den leuchtenden Phosphorstreifen und tappte durch den finsteren Eichenhain zum Kartenhaus, wo Jodls Adjutant bereits wieder eine neue, weiter nach Westen verschobene Kampflinie abgesteckt hatte. Hitler setzte sich dann in den Stuhl aus Bastgeflecht, bis der Morgen dämmerte und nur die permanente Bewegung seiner Kinnbacken verriet seine innere Erregung und paradox schlechte Laune. Denn der Führer führte diesen Feldzug nicht etwa, sondern hechelte den eigenständig agierenden Panzergenerälen nur mehr hinterher. Obwohl diese erfolgreich waren, konnte es der Diktator nicht verwinden, dass ihm das Heft aus der Hand genommen schien. War das überhaupt noch sein Krieg? Hatten nicht die hohen Herren vom Heer, die so lange gegen den Angriff gewesen waren, mittlerweile die Initiative an sich gerissen und preschten schneller vor, als es die Planung am Kartentisch erlaubte? Hitlers Furcht vor den hochspezialisierten Militärs, die alle gebildeter waren als er, der einfache Gefreite, kam nun voll zum Tragen. Er witterte Probleme, wo keine existierten, und warf den Generälen vor, siegestrunken zu sein, die Flanken nicht zu decken, sich angreifbar zu machen. Was, wenn die Alliierten aus Belgien und vom Süden herkommend einen Zangenangriff gegen die überdehnte Front durchführten? In Wahrheit war diese Möglichkeit aufgrund der heillosen Konfusion auf der gegnerischen Seite nie wirklich gegeben. Hitler aber erkannte die Realität nicht, sondern wurde von seinen eigenen Ängsten gesteuert, einem latent schwelenden Minderwertigkeitskomplex. So beging der hoffnungslos überforderte oberste Befehlshaber im Frühling 1940 im Wald in der Eifel einen entscheidenden Fehler, als er beschloss, das auf Hochtouren laufende, aufgepeitschte Gehirn der Wehrmacht kaltzustellen. Sein Entschluss lautete insgeheim, er würde die Heeresführung als Schaltzentrale dieses Krieges entmachten, koste es, was es wolle. Nur den Weg dahin kannte er noch nicht. Alle sollten sehen, wer die Zügel in der Hand hielt, wer hier führte. Ohnehin war er fest davon überzeugt, dass allein die körperliche Widerstandsfähigkeit einen genialen Mann, als der er sich sah, zum Sieg über seine Gegner befähige. Wenn alle die Nerven verlören, wäre schließlich er es, er ganz allein, der standhielte. Körperlich fühlte er sich stark wie ein Pferd und glaubte, es mit der gesamten Welt aufnehmen zu können. Wieso dann nicht mit der eigenen Armeeführung? Auch Hitlers Leibarzt erlebte diese Tage der rauschenden Erfolge paradoxerweise als persönliche Rückstellung und Niederlage. Zwar war er in dauernder Bereitschaft, doch seine Dienste wurden kaum gebraucht. An seine Frau schrieb er, fragte den Führer vor ein paar Tagen, ob er Klagen hätte. Er verneinte. Es geht ihm wirklich ganz famos. Er ist frisch und munter. Medizinisch ist hier kaum etwas zu tun. Als nutzloser Zivilist blieb Morell ein krasser Außenseiter im rund um die Uhr rotierenden militärischen Kommandostand. Allen stand der dicke Mann nur im Weg. Viele fühlten sich von seiner Figur, seiner Rolle instinktiv abgestoßen. Es nutzte ihm auch nichts, dass er sich aus eigenen Entwürfen eine Fantasieuniform mit goldenen Esculapstäben auf den hellgrau-grünen Kragenspiegel schneidern ließ, um nicht länger in Zivil herumlaufen zu müssen. Die lächerliche Aufmachung brachte ihm bei den Generälen nur Spott ein. Als er sich, um Eindruck zu schinden, eine SS-Schnalle in den schwarzen Koppelriemen einzog, wurde diese sofort beanstandet, da er kein SS-Mitglied war, und er musste sie entfernen. Etwas hilflos wählte er stattdessen eine operettenhafte Goldschnalle aus. Neidisch blickte er auf seinen Rivalen, den Chirurgen von Hitler, der einen properen Wehrmachtsrang bekleidete. Dr. Brandt trägt ab heute Oberstleutnants-Achselstücke her. Morell versuchte daraufhin, als Quereinsteiger ebenfalls einen regulären militärärztlichen Rang zu erhalten, doch seine Gesuche stießen auf Ablehnung. Auch Hitler unterstützte ihn bei diesem Ansinnen nicht. Genau das war es ja, was er an seinem Leibarzt so schätzte. Nur wenn dieser ein Einzelkämpfer blieb, ohne Stellung in Partei, Wehrmacht oder einer sonstigen Massenorganisation, konnte er von anderen im Apparat nicht so einfach manipuliert oder für Intrigen missbraucht werden und gehörte ihm, dem Führer, ganz allein. Während die Panzer den Feind überrollten, plagten Morell in seiner Isolation im Felsennest immer stärkere Existenzängste. Andere im Dunstkreis Hitlers, wie Fotograf Hoffmann, profitierten mächtig von den Erfolgen des Dritten Reiches und es hatte sich eine Art modernes Raubrittertum in der Führungsklique breitgemacht. Morell jedoch bezog lediglich ein Grundgehalt von 3000 Reichsmark pro Monat für seine Führerbehandlungen, das Verarzten der Adjutanten inklusive. Da alle anderen Herren weniger frei sind, so sitze ich immer allein. Wenn es nicht um den Führer wäre, wäre ich manchmal froh, zu Hause zu sein. Ich werde schon 54 Jahre alt, jammerte er in einem Brief an seine Frau und beklagte, dass seine Villa in Schwanenwerder nur haltbar ist bei einem ständig großen Einkommen. Also muss ich entweder medizinisch viel verdienen, bei Nachlassen meiner Arbeitskraft, oder mir ein chemisch-pharmazeutisches Einkommen verschaffen. Letzteres würde er schließlich in Angriff nehmen, mit weitreichenden Auswirkungen nicht nur für seinen Patienten.